Gut, ich glaube, dann können wir langsam starten. Hier sind noch die Ordner dabei, zu schauen, wo noch Plätze frei sind. Hier sind noch Plätze frei, hier vorne können noch Leute sitzen. Hier schauen wir gleich noch, was noch frei ist. Hier sind anscheinend auch noch zwei Plätze frei, genau. Hier vorne sind auch noch zwei Plätze. Da neben ihr. Hier sind noch zwei. Da, wo sie zeigen. Und hier vorne wahrscheinlich auch, genau. Also, ich habe Glauben, dass wir alle unterbringen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich habe Glauben, dass wir alle unterbringen. Herzlich willkommen hier zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Wildflecken in der schönen Rhön. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid und dass der Raum schon gleich so wunderbar gefüllt ist. Wir freuen uns, hier in der Gegend zu sein. Meine Frau kommt ja nicht weit von hier, aus Fulda, ist Full-Dancerin sozusagen. Ja. Und wir sind diese Strecke, als meine Schwiegereltern noch gelebt haben, oft hier an Wildflecken vorbeigefahren. Und insofern kennen wir das hier auch ein bisschen. Also mein Name ist Georg Karl, ich bin der Pastor und Leiter von Glory Life. Das ist eine christliche Freikirche mit Hauptsitz in der Nähe von Stuttgart in Filderstadt. Uns gibt es seit 30 Jahren. Wir haben jetzt am 7. Juli haben wir unser 30-jähriges Jubiläum. Und es gibt uns inzwischen an vielen verschiedenen Orten. Wir sind eine christliche Freikirche, die einfach auf der Grundlage all der christlichen Glaubensbekenntnisse auch in Zusammenarbeit mit vielen anderen Kirchen und Gemeinden steht. Und wir glauben einfach, dass das Wort Gottes, die Bibel, auch heute noch relevant ist und vor allen Dingen Kraft hat. Weil Paulus, der Apostel, hat gesagt, das Reich Gottes besteht nicht nur im Worte machen, sondern in Kraft. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, und wir werden heute ein bisschen reinschauen, dann sehen wir, dass ein wesentlicher Teil seines Lebens war sein Wunderwirken, ja, war sein Heilen, war sein Befreien von Menschen, war einfach sein übernatürliches Wirken. Da, wo Jesus war, da sind übernatürliche Dinge passiert. Und ich weiß nicht, wie viele von euch hierher gekommen sind, weil vielleicht hast du gehört, dass bei Glory Life in diesen Veranstaltungen, dass Menschen geheilt werden, dass Wunder passieren und so weiter. Und du bist hierher gekommen, um das selber für dich vielleicht zu erleben. Ist da jemand da? Genau, okay, herzlich willkommen. Doch einige, ja, eine ganze Reihe, Halleluja. Okay, darf ich mal ganz kurz fragen, wer ist denn heute zum allerersten Mal in einer Glory Life Veranstaltung hier? Ja. Also, das sind die allermeisten. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir haben eigentlich für alle, die zum ersten Mal da sind, immer ein kleines Geschenk vorbereitet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir so viele Geschenke haben. Wir können es ja immer pro Familie machen oder so. Also auf jeden Fall gibt es da immer einen Gutschein auch mit dabei für eine CD, die kann man hinterher da drüben am Büchertisch einlösen. Also streckt einfach kurz eure Hände aus und haltet es am besten so lange ausgestreckt, bis die Ordner bei euch sind und euch das Geschenk weitergeben. Halleluja. Schön. Wer von euch, vielleicht mal ganz kurz zwischendurch die Frage, wer von euch, die jetzt vielleicht heute zum ersten Mal bei einer Glory Life Veranstaltung sind, haben uns vielleicht bereits gesehen über YouTube oder irgendwo in den sozialen Medien und deswegen einfach davon gehört und deswegen seid ihr da. Okay, ja, also Gott kann auch YouTube benutzen und die sozialen Medien ganz offensichtlich. Gott hat dich hierher gezogen. Wer von euch ist denn heute weitergefahren als 100 Kilometer. Darf ich mal sehen, ist jemand weitergefahren als 100 Kilometer? Wow, herzlich willkommen, einige. Ja, herzlich willkommen. Super. Ihr anderen seid alle hier aus der Rhön, hessische Rhön, bayerische Rhön. So, die Umgebung, hier sehe ich auch aus München. Ja, herzlich willkommen. Sind Leute auch da aus dem Nürnberger Raum heute? Gegend von Nürnberg, ist jemand aus der Gegend von Nürnberg heute hier? Nee, okay, gut. Da hinten, ja, okay, super. Gut, also, vielleicht kriegen wir das mit dem Sound noch ein bisschen besser hin, das tut immer noch ein bisschen. Ist es mit dem anderen Mikrofon besser? Sollen wir doch das andere Mikrofon nehmen? Okay, probieren wir mal das andere aus, ich schalte es mal. Okay, ist mit dem besser? Ah, das gefällt euch gleich viel besser, ha? Schön. Gut, dann haben wir jetzt die Geschenke verteilt und dann können wir jetzt starten. Wir haben ein Lobpreisteam hier oben auf der Bühne unter der Leitung von meiner Frau, Irina. Und Hier ist Iris, das ist die Leiterin vom Glory House hier in Wildflecken. Wir haben ja ein Glory House hier in Wildflecken in der ehemaligen Apotheke, nicht weit von hier, ein paar hundert Meter von hier. Iris ist die Leiterin und das ganze Team hier, das Irina unterstützt in der Lobpreisleitung. Und wir wollen einfach gemeinsam heute, wir wollen ja Gott begegnen. Und darum geht's. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um irgendeine Kirche oder irgendwas, sondern es geht darum, wirklich persönlich Gott zu begegnen. Ja? Persönlich Gott zu begegnen. Und die Bibel, das Wort Gottes sagt, in Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ja. Das heißt, wenn wir Gott loben und preisen, ihn danken, ja, wir singen nicht einfach nur irgendwie Lieder, sondern wir wollen ihn wirklich mit unserem Herzen loben und preisen. Wenn wir das tun, dann sagt die Bibel, dann wird ein Weg gebahnt für das Wirken Gottes. Dann wird ein Weg gebahnt für seine, ich nenne es seine Herrlichkeit. Die Bibel nennt es auch so. Seine Herrlichkeit. Und wenn seine Herrlichkeit einziehen kann, weil wir einfach ihm eine Bahn gemacht haben durch Lobpreis und Anbetung, dann kann er uns begegnen, persönlich, jedem Einzelnen. Wie von euch wollen heute hier von Gott begegnet werden? Darf ich mal oder eine Begegnung mit Gott haben heute? Okay, ja, deswegen seid ihr hier. Halleluja, preist den Herrn, dann seid ihr richtig hier. Und deswegen möchte ich dich jetzt einladen, wirklich dich ganz locker und frei zu machen. In der Bibel gibt es auch einen guten Vers, der heißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, jeder in unseren Gottesdiensten bei Glory Life ist jeder immer total frei, Gott so zu begegnen, wie es ihm oder für ihn oder für sie richtig ist, ja. Also so wie du Gott begegnen möchtest. Wir heben die Hände teilweise, wir tanzen manchmal auch, ja. Wir können uns frei bewegen, auch hier im Raum, soweit Platz ist. Ja, ihr dürft auch gern hier da vorne den Platz vor der Bühne einnehmen und noch näher rankommen an das Lobpreisteam, ja. Die müssen nicht so einsam da in der Ecke sitzen, sondern ihr dürft gern hier vorne den Platz einnehmen, um näher dran zu sein, euch frei bewegen und einfach Gott loben und preisen mit ganzem Herzen, ja. Jesus hat gesagt, wer den Vater anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt wirklich mit dieser Aufrichtigkeit, mit dieser Einheit von Geist, Seele und Körper, mit allem, was in uns ist, wollen wir ihn anbeten. Und dann machen wir eine Bahn. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin gespannt, was Gott heute tun will. Amen. Ich weiß es nicht genau. Ich folge auch der Führung einfach des Heiligen Geistes und wir schauen, was er tut. Aber eins ist klar, die Bibel sagt, wenn zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, dann ist er in ihrer Mitte. Und deswegen möchte ich zum Anfang auch beten, vielleicht stehen wir mal alle zusammen auf und einfach den Vater ehren, Jesus ehren, den Heiligen Geist ehren. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Verheißung, für dein Wort, wo du gesagt hast, wenn zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, dann bist du in ihrer Mitte. Und so danken wir dir, Jesus, dass du heute Nachmittag hier in Wildflecken bisher in unserer Mitte bist, durch deinen Geist. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen in unserer Mitte. Und wir danken dir, Vater, für deine ewigen Pläne, die du vor Grundlegung der Welt gemacht hast. Und wir glauben nicht, dass es Zufall ist, wen du heute hierher gezogen hast, sondern du hast jeden persönlich auserwählt, persönlich gezogen, persönlich gerufen, Herr, um dir heute in diesem Treffen zu begegnen, wo wir versammelt sind in dem Namen Jesus. Und wir danken dir, Herr, wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jetzt die Kontrolle übernimmst über die ganze Versammlung, auch im Lobpreis die Kontrolle übernimmst, Herr, und dass wir deine Herrlichkeit erleben dürfen, Herr, und erleben dürfen, dass du dasselbe bist, Herr, wie vor 2000 Jahren, so auch heute und so in alle Ewigkeit. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, jetzt dürft ihr euch frei bewegen. Kommt gerne nach vorne. Wir können hier die Kanzel auch ein bisschen zur Seite schieben. Dann ist noch ein bisschen mehr Platz. Und dann könnt ihr nach vorne kommen. Und wir wollen einfach mit dem Lobpreisteam gemeinsam einsteigen in diese Zeit des Lobpreises. Okay? Also wer aufstehen will, einfach gerne die Hände heben oder wie auch immer. Einfach mitsingen. Auch wenn ihr die Lieder vielleicht nicht alle kennt. Aber hier werden ja die Texte eingeblendet. Also es geht so gut ihr könnt einfach mit. Ihr werdet merken, die Melodien sind nicht schwer zu begreifen. Also tunt euch einfach ein auf den Klang des Himmels. Amen. Amen. Halleluja, Jesus. Im Psalm 24, Vers 7 heißt es, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerschar. Er ist der König der Herrlichkeit. Und dieser König der Herrlichkeit möchte heute Nachmittag in deinem Leben einziehen. Alles, was es braucht, ist, dass du deine Herzenstore weit aufmachst. Dass du einfach dein Herz weit aufmachst und sagst, Herr, zieh ein in meinem Leben. Zieh ein in meine Umgebung. Zieh ein in meiner Familie. Zieh ein in meinem Ort, in meiner Stadt. Zieh ein. Zieh ein hier in Wildflecken. Zieh ein in der ganzen Rhön. Zieh ein mit deiner Herrlichkeit. Oh, wir machen ihm die Tür auf. Du kannst mal deine Hände so einfach zu ihm ausstrecken. Einfach als ein Zeichen, wenn du das dadurch ausdrücken möchtest. Einfach wirklich diese Offenheit. Ja, zieh ein. Das sagt der Heilige Geist. Zieh ein in unserer Mitte heute Nachmittag. Zieh ein mit deiner Herrlichkeit. Zieh ein in unsere Körper. Zieh ein in unsere Seelen. Zieh ein in unsere Familien. Zieh ein, Heiliger Geist, mit dem Geist der Herrlichkeit. Oh, wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Übernimm du die Kontrolle, Herr. Alles, was noch nicht mit dem Himmel übereinstimmt. Komm, Heiliger Geist. Berühre es mit der Kraft des Himmels gerade jetzt, Herr. Berühre es mit der Frische des Himmels, Herr. Berühre es mit der Heilungskraft des Himmels. Halleluja. Halleluja. Jemand wird gerade berührt. Und zwar hast du ein Problem mit deiner Bandscheibe im Lendenwirbelbereich. Wen betrifft es? Irgendwo hier. In der Lendenwirbelsäule. Du hast ein Problem mit der Bandscheibe deiner Lendenwirbelsäule. Bei dir. Mhm. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal ganz schnell her. Jesus berührt. Ich habe das gesehen hier in diese Richtung. Gott berührt jemand. Bei dir auch? Nee, okay, du setzt dich hin. Das war sie. Ja. Okay, komm her. Halleluja. Halleluja. Hattest du einen akuten Bandscheibenvorfall gehabt? Die ist degeneriert. Degeneriert. Okay, also teilweise aufgelöst quasi die Bandscheibe. Ja. Halleluja. Genau das hatte ich mir notiert vor dem Gottesdienst. Ich kann es dir nachher zeigen. Dass jemand in den Gottesdienst kommen wird und die Bandscheibe hat sich teilweise aufgelöst. Und Gott möchte eine neue Bandscheibe kreieren. Weil er ist immer noch der Kreator. Amen. Er ist immer noch der Kreator. Es ist der untere Rückenbereich. Ja? Okay, Lendenwirbelsäule. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir für deine kreative Kraft. Ich danke dir, Herr, dass du diese kostbare Tochter Gottes heute hier herausgerufen hast, hierher gezogen hast, Herr. Herr, um dieses Wunder zu erleben, zu empfangen, Herr. Du hast gesagt, Jesus, dein Reich, das Reich Gottes, Vater im Himmel, soll kommen, wie im Himmel, so auf Erden. Und so nehmen wir jetzt aus dem Himmel den Zustand, wie er gemäß der Schöpfungsordnung Gottes eigentlich sein sollte. Wir setzen ihn frei jetzt in diesem Lendenwirbelbereich, Herr. Vater, ich setze eine neue Bandscheibe frei jetzt, Herr, in diesem Lendenwirbelbereich. Jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hattest du akute Schmerzen gehabt? Nein, nur hin und wieder. Hin und wieder. Ich habe das schon so lange, dass ich... Okay. Hattest du eine Bewegungseinschränkung dadurch? Ja. Was konntest du denn nicht machen? Mhm. Beweg's mal. Muss mich festhalten. Nee, nicht wirklich. Und jetzt? Besser. Halleluja. Halleluja. Beweg's mal weiter. Ja. Konntest du nicht? Nein. Also gut, nein. Wie lange konntest du denn das nicht mehr machen? Ein paar Monate. Also das war ja immer schleichend und das ist jetzt das neueste Problem gewesen. Aber ja. Pass auf, in Jesu Namen, beug dich einmal runter und komm wieder hoch. Okay, so, jetzt beweg's einfach nochmal, beweg einfach mal, so wie du, alles, was du vorher nicht machen konntest, mach's einfach mal. Halleluja, wie fühlt sich das an? Ja, okay, besser, ja. Das heißt, die Bewegungseinschränkung ist jetzt ganz weg oder zum Teil weg? Oder? Zum Teil. Das heißt, wo ist noch ein bisschen Einschränkung? Die Hüfte. Die Hüfte merkst du noch. Okay, pass auf, ich gehe gerade mal auf die Hüftgelenke noch drauf. Darf ich meine Hand da hinlegen? Ja. Okay. Kann mir jemand das Mikro halten? Ja. Okay. Da auch. Vater, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt, die Hüftgelenke in die Ordnung Gottes. Alles, was sich auch da verzogen hat, durch den Bandscheiben, durch das Bandscheibenproblem, in Jesu Namen, es kommt jetzt auch da in die Ordnung Gottes. Jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Ich bewege dich nicht, ne? Du bewegst dich auch nicht. Jetzt bewegst du dich, okay? Pass mal, bleib mal ganz in Ruhe, lass mal Gott arbeiten. In Jesu Namen. Jetzt. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ja, da ist es. Da ist es. Halleluja. Halleluja. Weißt den Herrn. Halleluja. Okay, jetzt darfst du nochmal bewegen. Ja, Halleluja. Bist du denn jetzt? Jetzt geht es nochmal besser. Andere Seite. Also hier auch. Ja, das war schlimmer. Und jetzt ist frei? Frei. Halleluja. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen. Der Heilige Geist ist hier im Raum und er ruft wirklich Leute persönlich einfach raus, auch denen er ganz speziell dienen möchte. Ich habe jemanden gesehen. Ich glaube, hier auf dieser Seite ist jemand und du hast ein Problem mit dem Schultergelenk, rechtes Schultergelenk, und irgendwie lässt sich das nicht richtig nach oben bewegen. Ich weiß nicht, was ist das, Frozen Shoulder oder eine Entzündung, deine Nerven, wen betrifft das? Einfach im rechten Schultergelenk. Gott möchte dich berühren. Bei dir? Okay, komm her. Komm einfach gerade schön raus aus der Reihe. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, auf dieser Seite hatte ich es gesehen. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, deine rechte Schulter da. Ja. Oder wie lange hast du das schon? Seit ein paar Wochen? Komm von der Nacken und dann hat sich da entzündet. Eine Entzündung, ja, in den Muskeln. Und jetzt kannst du es nicht mehr richtig bewegen. Aha, kannst dich nicht richtig aus- und anziehen. Halleluja. Danke, Jesus. Ganz entspannt. Ihr anderen einfach, ihr dürft die Hände zu ihr ausstrecken, weil die heilende Kraft ist schon überall hier im Raum. Jesus ist hier, sein Geist ist hier. Das ist der Fluss des Heiligen Geistes. Und während du deine Hände ausstreckst, kann sein, dass Gott dich selber auch schon wieder berührt und dir persönlich dient. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Herr, dass jetzt diese gesamte Muskeln, Sehnen, Nerven und Bänder, Herr, in diesem gesamten rechten, in dieser rechten Hälfte des Nackens, der Schulter, des gesamten Gelenks hier, dass es jetzt in die Ordnung Gottes kommt, in Jesu Namen. Jetzt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Kann jemand das Mikro halten? Danke, Vater. Halswirbel in die Ordnung Gottes jetzt, in Jesu Namen. Bandscheiben, Sehnen, Nerven, Bänder, kommt in die Ordnung Gottes jetzt, in dem Namen Jesus. Jede Entzündung geht jetzt raus. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Bewegen wir den Kopf zur Seite, zur anderen Seite, nach oben, nach unten. Halleluja. Gib mir mal den Arm und jetzt zähle ich bis drei und dann tun wir einfach mal den Arm nach oben. In Jesu Namen, 1, 2, 3. Ist es jetzt? Frei. Komplett frei? Komplett frei. Ja, frei. Amen. Danke, Jesus. Amen. Mach's nochmal hoch. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das ist Jesus. Halleluja. Gib mir ihm die Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, Herr, für dein Wirken. Pass auf. Pass auf. Die Gegenwart Gottes ist schon überall im Raum. Wenn du Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen an irgendeiner Stelle deines Körpers hast, dann kannst du gerade jetzt deine Hand auf die Stelle legen. Gerade jetzt. Leg einfach mal die Hand auf die Stelle. Du darfst auch aufstehen dazu, wenn es dadurch leichter ist. Einfach leg mal gerade jetzt die Hand auf die Stelle, wo der Schmerz ist. Es kann am Rücken sein, es kann an der Schulter sein, es kann am Knie sein. Wo auch immer die Schmerzen oder die Bewegungseinschränkungen sind. In Jesu Namen danke ich dir. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst hier in diesem Raum durch deinen Geist. Dein Geist ist nicht abhängig von meiner Handauflegung, sondern du gehst durch die Reihen, von der vordersten Reihe, Herr, durch die ganzen Reihen durch, Herr, und bis zur hintersten Reihe, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass in deinem Namen jetzt Schmerzen verschwinden in dem Namen Jesus. Schmerzen, ich befehle euch, jetzt diese Gelenke zu verlassen. Bewegungseinschränkungen, ich befehle euch jetzt, diese Gelenke zu verlassen, diese Gliedmaßen zu verlassen, den Rücken zu verlassen. Vater, in dem Namen Jesus setzen wir jetzt die Bandscheiben in die Ordnung Gottes frei. Wir setzen die Wirbel in die Ordnung Gottes frei. Wir setzen die Schultergelenke in die Ordnung Gottes frei. Wir danken dir, Vater, Herr, dass gerade jetzt alles, was nicht hineingehört in diese Körper, jetzt verschwindet in Jesu Namen. Auch Kalkablagerungen lösen sich auf in Jesu Namen. Neue Knorpelsubstanz bildet sich gleichzeitig. In Jesu Namen, danke Vater. Menisken, die gerissen sind, wachsen wieder zusammen in dem Namen Jesus. Danke Vater für deine heilende, wunderwirkende Kraft. In Jesu Namen, empfang es da, wo du bist, gerade jetzt. Empfang es da, wo du bist, gerade jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, da ist es. Da ist es. Da ist es. Danke. Danke. Wow. Danke, Herr. Und jetzt pass auf, jetzt tu etwas, was du vorher so nicht tun konntest. Tu es einfach im Glauben. Halte jetzt Ausschau nach deiner Heilung. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du vorher deine Schulter nicht richtig bewegen konntest, dann beweg sie gerade jetzt. Wenn du vorher nicht aufstehen konntest und dich wieder setzen konntest, dann steh auf und setz dich wieder. Wenn du vorher dein Knie nicht bewegen konntest, dann beweg jetzt dein Knie. Wenn du vorher eine bestimmte Bewegung nicht machen konntest, dann mach jetzt diese Bewegung. Wenn du vorher deine Halswirbelsäule nicht bewegen konntest, dann beweg deine Halswirbelsäule. Wenn du vorher Schmerzen hattest, einfach irgendwo in irgendeiner Stelle deines Körpers, schüttel dich einfach mal durch und dann streck dich aus nach der Heilung und schau, was mit dem Schmerz passiert ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gerade jetzt empfängst du es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da ist es. Da ist es in Jesu Namen. Wer spürt alles, dass die Schmerzen, die vorher da waren, du bist mit Schmerzen hier reingekommen und jetzt sind die Schmerzen zumindest deutlich zurückgegangen, entweder ganz weg oder deutlich zurückgegangen. Wink einfach mal mit deiner Hand. Da drüben, da, Halleluja, da hinten mehrere. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Wer von euch ist hierher gekommen und du hattest eine Bewegungseinschränkung und jetzt ist die Bewegungseinschränkung entweder weg oder sie ist deutlich zurückgegangen, dann wink einfach auch mal mit der Hand. Bei dir auch. Halleluja. Bei dir da hinten auch. Danke, Jesus. Pass mal auf. Ich frage einfach nur mal kurz, was passiert ist. Was ist bei dir passiert? Besser stehen. Du konntest vorher nicht richtig stehen. Nein. Und nicht richtig laufen. Du konntest nicht stehen und nicht richtig laufen. Dann lauf mal ein bisschen, come on. Halleluja. Lauf einfach mal da nach hinten. So, ja. Okay, was war denn dein Problem? Meine Bandscheibe ist kaputt. Meine Hüfte ist kaputt. Also ich habe mehrere Probleme. Und du konntest so nicht laufen, wie du jetzt gerade gelaufen bist. Konntest du nicht. Ist es dein Mann hier? Stimmt das? Ich habe euch auch nicht Geld gegeben vorher, um euch... Nein. Okay, also es stimmt, sie konnte nicht laufen. Pass mal auf, bleib mal hier. Pass mal auf, kannst du mal kurz auch aufstehen? Geht das? Ja? Und jetzt lauf du mal nach hinten. Jetzt schau ihr mal zu ein bisschen, okay? Das konntest du vorher nicht? Nein. Nein? Wie lang? Seit 15 Jahren schon. Seit 15 Jahren? Seit 15 Jahren konntest du das nicht. Wow, pass mal auf. Lass uns mal einen kleinen Test machen. Lauf mal noch ein bisschen schneller, okay? Lauf mal noch ein bisschen schneller. Was sagst du dazu? Du kannst es nicht glauben, oder? Aber es ist so. Hast du keine Schmerzen mehr? Nein. Nein. Halleluja, lass es mal Jesus die Ehre geben. Pass auf. Die letzten 15 Jahre, hattest du permanent Schmerzen oder nur immer? Permanent, wenn ich gestanden habe. Sofort. Sofort Schmerzen. Das heißt, du konntest eigentlich nur sitzen und liegen. Ja. Und jetzt läufst du. Lauf nochmal, komm. Lauf nochmal. Halleluja. Danke, Jesus. Komm her. Komm her, Halleluja. Danke, Jesus. Komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wie fühlt sich das an? Unglaublich. Wow. Wirklich unglaublich. So eine Leichtigkeit. Toll. Hast du irgendwas gespürt gerade jetzt, als ich gebetet habe, wie der Heilige Geist dich berührt hat? Ich weiß es nicht. Oh. Du bist einfach aufgestanden und hast es getestet. Ja. Und jetzt kannst du wieder stehen. Ich kann es nicht glauben. Wow. Wow, wo kommst du denn her? Ich komme von Fulda. Von Fulda, wow. Da war ich schon öfters. Halleluja. Und seit 15 Jahren, was war die ärztliche Diagnose, die Ärzte sagten? Also ich habe verschiedene Diagnosen. Das fing an mit Bandscheibenvorfällen oben und unten in der Wirbelsäule. Und es ging immer weiter. Mit der Hüfte dann, das kam dann daher? Okay. Und so hattest du, wo waren denn die Schmerzen immer, die du permanent hattest? Immer und in der Hüfte ins Bein rein, also permanent. Und jetzt ist völlig frei. Halleluja. Der Mann schaut dich so an und schaut so, der glaubt es auch noch nicht. Ha? Komm, lauf nochmal zu deinem Mann, komm. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Nach 15 Jahren. Halleluja. Danke, Jesus. Du freust dich aber schon für sie. Ja, auf jeden Fall. Du willst dich gar nicht hinsetzen, weil du es nicht glaubst. Du darfst doch gerne noch stehen bleiben, ist kein Problem. Du darfst auch noch ein bisschen rumlaufen, wenn du willst. Du darfst auch noch ein bisschen hier durch die Räume laufen. Halleluja. Wer hatte noch gerade, da hinten war glaube ich auch jemand, du hattest auch Bewegungseinschränkungen, jetzt sind sie weg. Was war bei dir? Komm mal kurz näher her, dass ich sehen kann. Du darfst ruhig stehen bleiben, ist okay, ist völlig okay. War nichts so Schlimmes, ja Gott, ist auch für die kleineren Sachen. Meine Schulter war seit einer gewissen Zeit so ein bisschen wie verklemmt. Ja. Und hat ein bisschen wehgetan, was mich wundert, weil ich immer ziemlich viel mit rechts arbeite. Und es war links und es ist einfach weg. Einfach weg. Schmerz ist weg. Amen. Danke, Jesus. Amen. Hast du irgendwas gespürt, als Gott dich berührt hat oder war es einfach weg? Die Hand war ein bisschen warm geworden. Deine Hand war warm geworden. Pass mal auf, gib mir mal deine Hand. Amen. Pass mal auf. Ich glaube, zwei Dinge passieren. Das eine ist, Gott gibt dir heilende Kraft auch für Menschen um dich herum, dass du Menschen die Hände auflegen kannst und sie werden gesund. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für deine heilende, wunderwirkende Kraft im Leben dieser kostbaren Frau. Und ich danke dir, Herr, dass es heute eine Bestätigung ist, Herr, für sie, Herr. Wie es in deinem Wort steht, diejenigen, die glauben, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Danke, Jesus. Du hast sie berührt und geheilt in dieser Schulter als ein Zeichen, Herr. Und sie wird es weitergeben. Und in dem Namen Jesus befehle ich auch ihrer Hüfte 100% in die Ordnung Gottes zu kommen. Hüftdysplasie auch von Geburt an kommt jetzt in die Ordnung Gottes. In die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Hüftgelenke stellt euch richtig jetzt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Pass mal auf, ich würde gerne noch eins bei dir machen, weil das können wir nämlich gerade, jetzt kommen wir kurz nach vorne. Können wir kurz zwei Stühle haben? Zwei Stühle, die einander gegenüberstehen. Ihr Ordner, schnell. Zwei Stühle. Okay. Pass auf. Setz dich mal auf den Stuhl und ich setze mich gegenüber. Rutsch mal ganz nach hinten. So. Weil wenn diese Hüftdysplasie war ja von Geburt an bei dir eine Hüftdysplasie. Ja, okay. Beide Seiten. Jetzt pass auf, gib mir mal deine beiden Beine und leg sie mal da drauf. Einfach ganz, ganz locker. Ja, so. Okay, kannst du das halten? So. Genau, weil das sieht man. Schau, das sieht man, das ist unterschiedlich. Ist nicht ganz. Das Bein hier ist kürzer als das andere. Kannst du sehen? Da ist der Knöchel, da ist der Knöchel. Ja? Ist etwas kürzer. Das ist, weil es verschoben ist in der Hüfte. Ja? Pass auf, für die Leute wäre es besser, wenn du auf der Seite sitzen würdest. Dann können sie nämlich jetzt beobachten. Das ist leichter. Okay, rutsch nochmal nach hinten. Gib mir die beiden Beine. Okay. So. Okay. Bist du locker? Okay. Also, könnt ihr sehen, das Bein ist etwas kürzer. Es ist nicht viel Unterschied, aber es ist etwas kürzer als das andere. Etwa ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter. So. Ja? Und es hängt nicht damit zusammen, dass die Knochen unterschiedlich lang sind. Du hattest nie eine Operation oder so. Nee. Sondern das kommt von der Hüfte. So, jetzt pass auf. Jetzt lass mal die Beine ganz locker. Und Vater, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt diesen Hüftgelenken, in die Schöpfungsordnung Gottes zu kommen, so wie es eigentlich ursprünglich im Himmel vorgesehen war, was auch immer durch den Sündenfall dazwischen gekommen ist, Herr, bis zum Punkt ihrer Geburt, in dem Namen Jesus, das zerbreche ich, entmachte ich jetzt in dem Namen Jesus und ich setze diese Hüftgelenke frei, in die göttliche Ordnung zu kommen. Oh, das ist schon passiert. Seht ihr es? Seht ihr es? Halleluja. Die weiter vorne sind, können es besser sehen. Aber die Beine sind gleich lang. Kannst du sehen, hier sind die Knöchel. Du kannst immer an den Knöcheln perfekt sehen. Stimmt, perfekt. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt steh auf. So. Und jetzt lauf einfach mal ein bisschen. Und sag mal, wie sich das anfühlt. komm zurück. Wie fühlt sich das an? Hier hinten ist es noch sehr verspannt. Da ist noch verspannt. Da gehe ich gleich nochmal drauf. Aber jetzt pass mal auf, ich möchte mal, dass du auf Folgendes achtest. Wenn deine Hüftdysplasie war, dann hast du das beim Gehen ja ein Stück weit auch gemerkt, oder? Nee, hast du nicht gemerkt, war nicht so stark. Okay, gut. Okay, pass auf, dann gehen wir jetzt hier drauf. Und das, was noch verspannt ist, weil das ist manchmal, das braucht man ein bisschen, bis ich es vollends entkrampfe. In Jesu Namen, danke, Vater, dass es sich völlig löst, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt pass auf, jetzt lauf mal einmal nach hinten, so schnell du kannst, und renn so schnell du kannst wieder zurück, okay? Halleluja. Danke, Jesus. Okay, komm zurück. Halleluja. Wie fühlt es sich an? Also es fühlt sich ziemlich gut an. Also ein bisschen verspannt noch, aber ich werde es die nächste Zeit merken. Ja. Das heißt, aber es fühlt sich anders an als vorher? Ich weiß es noch nicht. Okay. Du musst es erst testen im Laufe der Zeit. Das ist nicht was, was du sofort genau sagen kannst. Meine Hüften standen von Natur aus so. Ja. Ja. Ne? Und dann nutzen sie, ich habe immer gebetet, dass ich nicht operiert werden muss. Ja. Du hast ja gerade gesehen, wie die Beine rausgewachsen sind, weil das kommt durch diese Fehlstellung. Die Hüften waren so und dann sind die Beine rausgekommen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass jetzt die Hüften gleich sind. Das heißt, alles, was da an Abnutzung auch passiert ist, wird jetzt nicht mehr weitergehen. Und alles, was passiert ist, sagen wir jetzt in Jesu Namen, das wird rückgängig gemacht, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie wenn es nie gewesen wäre. In Jesu Namen, in deiner gesamten Hüfte. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen. Und denk dran, Der die Kranken heilt, lebt in dir. Amen. Halleluja. Amen. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf, ich habe noch was gesehen. Und zwar, ich glaube, dass einige hier sind und du hast durch eine Augenkrankheit, sei das grauer Star, grüner Star oder was auch immer das sein mag, Makula, Degeneration oder was auch immer, hast du wie Löcher auf der Netzhaut oder Punkte oder du siehst Blitze oder es ist wie ein Schleier auf der Netzhaut. Wen betrifft das alles? Das sind sicher einige. Ja, okay. Pass mal auf. Ich möchte einfach, dass ihr mal, alle, die das betrifft, legt ihr einfach mal eure Hand auf eure Augen. Ja, wenn du eine Brille, leg einfach eure Hand auf eure Augen. Wenn du eine Brille hast, nimm sie runter, leg deine Hand auf deine Augen. Halleluja. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine heilende Kraft jetzt, Herr. Danke, Herr, dass du diese Augen jetzt massierst mit der Salbung des Heiligen Geistes. Wir haben es vorher gesungen, die Salbung ist wie Öl, ist der Balsam von Gilead. Danke, dass du diese Augen jetzt einreibst, Herr, mit dieser himmlischen Salbung. Und in dem Namen Jesus befehle ich jedem Schleier, jedem Punkten, jedem Blitzen, allem, was die Sicht beeinträchtigt, auch Sehfeldeinschränkung, Degeneration der Makula, Augeninnendruck. Ich sage jetzt in dem Namen Jesus, komm in die Ordnung Gottes zurück. In Jesu Namen. Jede Linsentrübung jetzt geklärt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Jetzt. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Ich zähle bis drei und wenn ich bis drei gezählt habe, dann möchte ich, dass du einfach deine Hand wegnimmst und ganz schnell einfach so möglichst ins Licht schaust, da wo es möglichst hell ist, weil dann kannst du es am besten testen, was mit dem Schleier passiert ist, was mit den Punkten ist oder was auch immer. So wie du es testen musst, test es einfach, weil jetzt in Jesu Namen fließt die heilende Kraft durch die Augen, durch den Augapfel hinter dem Augapfel, der Druck jetzt in Jesu Namen kommt in die Ordnung Gottes. Danke, Vater, jetzt. Okay, 1, 2, 3, mach die Hand weg und schau ins Licht. Und schau, was passiert ist mit dem Schleier oder mit den Punkten oder was auch immer, Blitze oder was auch immer war. Wer merkt, der Schleier ist weg oder das, was vorher da war, ist weg? Bei dir, der Schleier ist weg. Bei wem noch? Test es einfach gerade jetzt. Wo ist der Schleier noch weg? Oder die Punkte oder die Blitze oder da hinten jemand? Okay, super, noch jemand? Ist noch jemand, der merkt jetzt, das, was vorher da war, ist weg. Ich weiß, manche Sachen kann man nicht sofort testen, weil du musst es in verschiedenen Positionen testen, aber manche Sachen kann man sofort testen. Was war zum Beispiel bei dir gewesen? hatte auf den einen Augen einen leichten Schatten, speziell wenn ich nach rechts und links geschaut habe. Also 100% ist er noch nicht weg, aber er ist schwächer. Deutlich weniger geworden. Okay, pass auf, nimm mal deine Brille ab, ich lege nochmal meine Hand drauf, dann geht es von uns ganz weg, hier auf dem Auge. Vater, in Jesu Namen, ich danke dir, Herr, dass du das gute Werk begonnen hast und dass du es jetzt vollendest durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. 1, 2, 3. Jetzt schau nochmal. Findest du noch? Ist komplett weg. Weg. Wow. Komplett weg. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Wie lange hattest du denn das? Seit einigen Monaten. Einigen Monaten. Warst du noch nicht beim Augenarzt, oder? Noch kein Termin gerichtet, weil es Monate dauert. Preis den Herrn. Jetzt wird es wohl nicht mehr nötig sein, ne? Danke, Jesus. Gib mir mal Jesus das weg, ja? Wahnsinn. Danke, Jesus. Gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Wer hatte gerade noch gestreckt? Du hattest gemerkt, dass der Schleier oder Blitze oder Punkte weg sind. Ich glaube, hierhin war noch jemand bei dir. Was war bei dir gewesen? Bei dir waren es Punkte. Und wie? Grauer Star. Aha. Oh, schwarze Punkte, oder? Wie lauter Rußpartikeln und immer dieser schwarze Punkt. Ja. Jetzt? Ja, gut. Weg. Ja? Amen. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Sein Geist ist hier. Amen. Sein Geist ist hier. Halleluja. Pass auf, du darfst sie nochmal ausstrecken, einfach in seine Gegenwart hinein. Wenn du hierher gekommen bist und du bist in Erwartung, dass Jesus dich berührt, dass der Heilige Geist in deinem Körper ein Wunder wirkt, streck einfach mal deine Hände aus. Ich möchte einfach nochmal für uns alle beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass der König der Herrlichkeit eingezogen ist hier in Wildflecken, Herr. Ich danke dir, dass dein Geist eingezogen ist hier in Wildflecken. Ich danke dir, Herr, für deine Wunder. Ich danke dir, Herr, für deine Heilungen. Herr, ich danke dir für deine Berührungen. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Herr, der sich danach ausgestreckt hat, Herr, von dir ein Wunder oder eine Heilung zu empfangen, Herr, dass du ihn jetzt berührst, Herr, in diesem Gottesdienst, in Jesu Namen, dass jeder Einzelne, Herr, gesund nach Hause geht, Herr, befreit nach Hause geht, Herr, neu nach Hause geht, Herr, durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich habe noch jemanden gesehen und da ist so, du hast Schwierigkeiten zu atmen. Das ist ein Lungen- oder Bronchienproblem und du hast Schwierigkeiten, richtig tief durchzuatmen. Gott möchte dich gerade jetzt heilen. Ist da jemand hier auf der Seite? Bei dir? Ja. Bei dir auch? Ja, okay. Lungen und ihr beide? Ja, okay. Komm einfach da dazu. Halleluja. Was ist es hier? Schwere Lungenentzündung gehabt und jetzt schwer zu atmen. Und Herzinfarkt auch. Hat Sauerstoff. Mhm. Okay. Okay. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, dass du jetzt diese Lungen berührst, Herr. Und was immer, Herr, durch diese Lungenentzündung zerstört wurde, Herr, oder auch durch den Herzinfarkt, in Jesu Namen, Herr, im Himmel ist es vollkommen. Und du hast gesagt, wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Dann ist er bereits ein Teil der neuen Welt, Herr. Und so setzen wir jetzt frei, Herr. Herr, die Realität der neuen Schöpfung in seinem Leben, Herr. Setze jetzt frei, Vater, in dem Namen Jesus, dass er wieder normal durchatmen kann, dass er auch ohne Sauerstoff wieder normal durchatmen kann. Ich danke dir, Herr, Herr, dass du ihn jetzt berührst, Herr, in diesem gesamten Bereich, auch in seinem Herzen. Jetzt berührst in dem Namen Jesus, seinen gesamten Körper berührst durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Atme mal durch. Atme. Genau, atme einfach mal durch. Ja. Halleluja, Halleluja. Er ist jetzt am Sauerstoff angeschlossen, ne? Ja. Okay, das heißt, wahrscheinlich ist es jetzt schwierig, eine Veränderung festzustellen. Da müsst ihr erst den Sauerstoff wieder wegnehmen, vermutlich. Ne? Du hast so ein Messgerät. Ah ja, okay. Dann darfst du es einfach messen, während ich hier für sie bete. Ja? Darfst du einfach mal messen. Halleluja. Danke, Vater. Was hast du, Bronchien? Auch Lungenentzündung. Atemnot. Also auch jetzt gerade kurzatmig oder sowas. Ja. Okay, leg mal deine Hand auf deine Lunge. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, für deine heilende, wunderwirkende Kraft jetzt. In Jesu Namen. Gesamte Lunge, wie wenn diese Lungenentzündung nie gewesen wäre. Ich breche auch jedes Trauma in Jesu Namen. Jedes Trauma verlässt auch deine Seele jetzt im Namen Jesus. Alles, was sich auf deine Nervenzellen draufgelegt hat, auch ein Trauma, ein Schock in Jesu Namen, das geht jetzt. Frei und los jetzt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Herr. Und jetzt befehle ich deinen Lungen, sich normal zu öffnen und zu schließen, normal zu, dass die Atemfähigkeit normal funktioniert. In dem Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Darf man die Hand runter machen? Halleluja. Okay, und jetzt einfach mal durchatmen. Ist leichter? Ja. Der Druck ist weg. Der Druck ist weg. Atme nochmal durch. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr seid noch am Essen? Ihr seid noch am Essen. Okay, ist vielleicht leer, das Teil sogar. Ich setze frei, dass es auch ohne Sauerstoffgerät völlig normal funktioniert. In Jesu Namen. Halleluja. Ich hatte jetzt auf unserer Pfingstkonferenz kam eine Frau zu mir, die war 80 Jahre alt und die hat extra vorher mit meiner Sekretärin gesprochen, dass ich hinterher ganz am Ende der Konferenz noch für sie bete. Und die hatte extreme Schwerhörigkeit. Und was ich nicht wusste war, sie hatte eine Woche vorher, hatte sie ihre Hörgeräte in ihr Taschentuch eingewickelt. So einfach zum Schutz. Sie hatte sie rausgenommen, aus irgendeinem Grund, hatte sie in ihr Taschentuch eingewickelt. Und dann hatte sie das Taschentuch in ihre Jackentasche gesteckt. Und dann ist es aber so, dass sie normalerweise viele Taschentücher in ihrer Jackentasche hat. Und sie hat sich nicht mehr daran erinnert, dass dieses Taschentuch mit den Hörgeräten in der Jackentasche war. Also hat sie ihre Jackentasche geleert von Taschentüchern und hat das Taschentuch mitsamt den Hörgeräten in den Mülleimer geworfen. Und hat es erst gemerkt, als sie Müllabfuhr schon abgeholt hatte. Das heißt, die Hörgeräte waren weg. Das wusste ich nicht. Sie kam zu mir und sie hat für sich beten lassen wegen extremer Schwerhörigkeit. Jetzt vor 2 Tagen oder 3 Tagen haben wir eine E-Mail bekommen von ihr. Es war an Pfingsten. Und sie hat geschrieben, dass sie vollkommen normal hört ohne Hörgeräte. Sie braucht sie nicht mehr. Halleluja. Amen. Das heißt, Gott hatte schon im Vorfeld vorgesorgt. Und so ist vielleicht auch hier, ja, mit dem Sauerstoff, ja, Gott sorgt schon vor, um einfach das Wunder zu tun, dass es auch ohne funktioniert. In Jesu Namen. Amen. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Wisst ihr, ich liebe Jesus. Halleluja. Ich liebe Jesus. Und weißt du, das Zentrum des christlichen Glaubens ist ja nicht eine religiöse Handlung oder eine religiöse Zeremonie oder eine religiöse Tradition, sondern das Zentrum des christlichen Glaubens ist die Person Jesu Christi. Amen. Die Person Jesu Christi. Und ich möchte einfach ein bisschen jetzt an der Stelle ein bisschen sprechen über diese Person Jesu Christi. Weil Jesus hat gesagt in der Bibel, an mehreren Stellen, kannst du das finden, im Johannesevangelium, genau, ihr dürft auf euren Platz gehen. Geben wir dem Lobpreisteam mal einen kräftigen Applaus. Danke. Halleluja. Jesus hat gesagt im Johannesevangelium, an mehreren Stellen, Johannes 14 zum Beispiel oder Johannes 10, Vers 30, hat er gesagt, ich und der Vater sind eins. Oder Johannes 14, Vers 9, glaube ich, hat er gesagt, wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Das heißt mit anderen Worten, wer Jesus sieht, der sieht Gott. Amen. Wenn wir also auf Jesus schauen, dann sehen wir Gott. Willst du Gott sehen, dann schau Jesus an. Amen. Und wenn du Jesus anschauen willst, dann lies am besten in der Bibel nach, wie er ist. Dann studieren in der Bibel, wie ist sein Charakter, was ist sein Wesen, was ist das, was ihn ausmacht, was ist das, was Jesus ausmacht. Amen. Und dann kannst du verschiedene Dinge in der Bibel finden, die die Person von Jesus ausmachen. Und über die letzten 2000 Jahre ist natürlich viel über Jesus gelehrt worden und über Jesus gepredigt worden. Aber ich möchte heute über eine bestimmte Eigenschaft von Jesus sprechen, die sehr markant ist und die etwa ein Drittel der Geschichten über Jesus und der Berichte von Jesus ausmacht. Und das ist, ich nenne es so, das ist der Titel sozusagen dieser kurzen Botschaft. Der Titel ist Jesus der Wunderwirker. Amen, sag mal Jesus der Wunderwirker. Einfach um dir das bewusst zu machen. Ja, Jesus hat viele Dinge getan, er hat gelehrt, er hat gepredigt, er hat verschiedene Dinge getan, aber ein Drittel in den Evangelien der Berichte über sein Leben, da geht es um Jesus den Wunderwirker. Ja? Und das heißt nicht, dass es das Einzige ist, was Jesus ausmacht, aber es ist eine wesentliche Eigenschaft von Jesus ist, dass er ein Wunderwirker war und ist, wie wir gleich sehen werden. Ja? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir auch fest, der Grund, warum so viele Menschen Jesus nachgefolgt sind, der Grund, warum so viele Menschen, ganze Volksmengen sich versammelt haben, um ihn zu hören, der Grund war nicht in erster Linie, weil er so eine schlaue Lehre hatte oder so eine starke Botschaft jetzt von den Worten her, sondern der Grund war tatsächlich das übernatürliche Wirken Gottes, das ihn umgab. Amen. Also, ich lese euch mal vor aus der Bibel, Matthäus 4, Vers 23, da heißt es, und Jesus zog in ganz Galiläa umher, er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Warum sind die Menschen Jesus gefolgt? Weil sie gehört hatten, dass um ihn herum Dinge passieren, die sonst in ihrem gewohnten Leben nicht passieren. Amen. Übernatürliche Dinge. Amen. Und wenn du in der Bibel nachliest, wie Jesus angekündigt wurde, ja schon im Alten Testament wurde ja Jesus bereits angekündigt als der kommende Messias, noch nicht mit dem Namen Jesus, aber als der kommende Messias wurde er angekündigt von den Propheten, unter anderem sehr stark von Jesaja. Dann liest du in Jesaja 9, Vers 5 über Jesus, da heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen und jetzt kommen verschiedene Namen von Jesus und der erste Name ist Wunderrat oder man kann auch übersetzen Planer des Wunders. Man könnte auch sagen Wunderwirker. Einer, der dann, wenn andere Menschen keinen Rat mehr wissen, wenn einfach menschlich kein Rat mehr ist, der dann einen Wunderrat hat. Also der dann Wunder tut. Wenn, weißt du, es ist wunderbar, was Ärzte zum Beispiel tun können, heutzutage ist wirklich, manche Sachen grenzen wirklich an ein Wunder, jedenfalls für mich, der ich kein Arzt bin, was sie tun können, das ist wunderbar. Aber ich sage dir, jeder Arzt würde bestätigen, wir haben einige Ärzte auch bei Glory Life, jeder Arzt würde bestätigen, es gibt Grenzen für das, was Ärzte tun können. Und es gibt Situationen, vielleicht bist du auch heute Nachmittag hier, vielleicht hat der Arzt dir gesagt, da können wir nichts machen, das wird immer so bleiben in ihrem Leben. Diese Diabetes wird nicht mehr weggehen. Oder sogar noch schlimmer, an dieser Krankheit werden sie sterben. Das ist dann das Allerextremste, weil die Ärzte nichts machen können. Aber weißt du, Jesus ist der Wunderrat. Das heißt, dann, wenn Ärzte aufhören, dann fängt er gerade erst an. Amen. Dann, wenn Menschen keinen Rat mehr wissen, dann hat Jesus Rat. Vielleicht bist du auch hier heute Nachmittag und du bist in einer Situation, die einfach extrem herausfordernd ist, vielleicht gar nicht mal so sehr körperlich, sondern in anderer Hinsicht, sei es familiär, beziehungsmäßig oder finanziell oder wie auch immer und du weißt dir keinen Rat. Ich sage dir, Jesus ist der Wunderrat. Amen. Und wenn du in die Bibel reinschaust und dir die Evangelien anschaust, dann siehst du zum Beispiel solche Dinge, wie ich gerade gelesen habe, Heilungen, ja, du siehst Befreiungen von Seelen, aber du siehst auch solche übernatürlichen Dinge wie Jesus ging mitten im Sturm auf dem Wasser. Das ist auch ein Wunderrat. Amen. Die Jünger leiden Not mitten im Sturm und mitten auf dem See Genezareth, also nicht so kleiner See Genezareth. Und der Rat von Jesus, um ihnen zu helfen, ist einfach auf dem Wasser zu ihnen zu gehen. Das ist ein Wunderrat. Amen. Und dann mit einem Wort den Sturm zu stillen. Und ich weiß nicht, wie von euch aufgefallen ist, schon, wenn du es schon mal gelesen hast in der Bibel. Jesus stillte den Sturm und dann heißt es weiter, im nächsten Moment war das Boot an Land. Das heißt, das Boot wurde auch noch übernatürlich versetzt. Im nächsten Moment, also wer mal im See Genezareth war, der weiß, wenn man in der Mitte des Sees ist, dann ist man nicht im nächsten Moment an Land. Egal wie schnell man rudert. Ja? So schnell kannst du gar nicht rudern. Also selbst wenn du Obelix bist, der was weiß ich wie rudert, so schnell schaffst du es nicht. Sondern das war übernatürlich. Amen. Jesus ist ein Wunderwirker. Jesus hatte seine eigene Art, Steuern zu bezahlen zum Beispiel. Kennst du die Geschichte? Das wünsche ich mir noch. Petrus musste Steuern zahlen und er kam zu, oder sie fragten Jesus und sagten, ja, müssen wir, obwohl wir jetzt doch Söhne sind, müssen wir auch Steuern noch zahlen an die Römer und so weiter. Und Jesus hat sie gelehrt und hat gesagt, das ist für Söhne überhaupt kein Problem. Du machst es einfach folgendermaßen. Du gehst einfach zum See, angelst dir einen Fisch aus dem See. Der erste, den du angelst, dem öffnest du das Maul und da wirst du ein Goldstück finden und damit wirst du deine Steuern bezahlen. Das ist Wunderrat. Amen. Manche brauchen vielleicht einen Wunderrat heute von Jesus. Amen. Aber ich sage dir, da wo sein Geist ist, da ist sein Rat. Und die Botschaft, die ich dir heute bringen möchte, dreht sich in erster Linie um Hebräer 13, Vers 8, wo es nämlich heißt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. So wie er vor 2000 Jahren der Wunderrat war, als er über diese Erde ging und die Menschen um ihn herum sahen, was einfach alles für übernatürliche Dinge um ihn herum passierten, so ist er auch heute noch derselbe Wunderrat. Amen. Er hat sich nicht geändert. Wir werden uns das gleich näher anschauen. Halleluja. Aber lass mich noch ein paar interessante Dinge erzählen aus dem Leben von Jesus. Zum Beispiel, was auch nicht schlecht ist, wenn du zum Beispiel Geschäftsmann bist, ja, und du sagst, wow, ich habe überall versucht, neue Kunden zu angeln, aber es hat nicht geklappt. Bei Petrus war es so, sie hatten die ganze Nacht versucht, Fische zu fangen, aber es hat nicht geklappt. Sie haben nichts gefangen. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, hey, fahrt dahin, gerade jetzt, und werft dort euer Netz aus und ihr werdet fangen. Und Petrus hat gesagt, vollkommen verrückte Strategie. Jetzt ist überhaupt nicht die Zeit, um Fische zu fangen. Ja, jetzt sind da keine Fische, weil es gibt Tageszeiten. Die Fischer wissen das, wann man Fische fangen kann, wenn die in entsprechenden Tiefen sind und so. Ja, also jetzt ist nicht die Zeit, Fische zu fangen. Lass den Blödsinn so ungefähr. Aber Jesus hat gesagt, doch, macht es. Und Petrus hat gehorcht. Und er ist wieder rausgefahren. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, naja, diesmal hat der Meister wahrscheinlich ein bisschen zu viel Pizza gegessen oder was auch immer am Abend zuvor. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall, er hat nicht erwartet, was dann passiert ist. Es heißt, die Netze rissen, so viele Fische haben sie gefangen. Amen. Petrus hat zu Jesus gesagt, auf dein Wort hin werde ich das Netz auswerfen. Also manchmal musst du einfach Dinge tun auf das Wort von Jesus hin im Vertrauen. Er ist der Wunderrat. Amen. Um Jesus sind übernatürliche Dinge passiert. Er hat, als sie nichts mehr zu essen hatten, die Volksmenge, die um ihn herum war, sind ihm ja Tausende gefolgt. Ja. Und teilweise, die waren so, einfach so ausgerichtet, haben gesagt, wow, da müssen wir genau zuhören. Und vor lauter Zuhören bei Jesus und schauen, was er für Wunder tat, haben sie völlig vergessen, sich Essen zu besorgen. Und dann waren sie irgendwann mal hungrig, die ganzen Tausenden. Und dann haben die Jünger gesagt, hey, die müssen jetzt was essen. Aber wo sollen wir was hernehmen? Hier in der Wüste. Da gibt's nichts zu essen. Und Jesus hat gesagt, ja, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und dann haben sie gesagt, ne, aber alles, was wir haben, sind 5 Brote und 2 Fische. Hat Jesus gesagt, kein Problem, gib mir die 5 Brote und 2 Fische. Hat sie gesegnet und hat sie ausgeteilt und alle wurden satt. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Amen. Das ist der Wunderrat. Halleluja. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Vielleicht weißt du momentan nicht, wie du am Ende des Monats finanziell über die Runden kommen sollst. Aber ich sage dir, Jesus weiß es. Gib ihm deine Situation. Gib ihm deine Not. Sag es ihm. Er ist der Wunderrat. Er hat Möglichkeiten, dir zu helfen. Er hat Möglichkeiten, dich durchzubringen, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Amen. Und wenn er Dinge vermehren muss, Ja, wir haben so Zeugnisse von Leuten, die erlebt haben, wie Gott ihr Benzin im Tank übernatürlich vermehrt hat. Wir hatten eine Frau, die ist ein halbes Jahr immer mit der gleichen Tankfüllung gefahren. Ja, wirklich. Ist kein Witz. Wir hatten eine andere Frau, das ist noch krasser. Die ist über ein halbes Jahr, die war bei so einem Wunder-Event mit uns dabei. Und da hat sie während dieses Events eine übernatürliche Überweisung auf ihr Konto bekommen, auf ihr Bankkonto. Sie weiß bis heute nicht, wer ihr das überwiesen hat. Jemand hat ihr einfach Geld überwiesen auf ihr Bankkonto. Und sie weiß bis heute nicht, wer das war. Und damit war das Konto auf einem bestimmten Betrag. Und dann hat sie von diesem Tag an einfach gelebt von dem Geld, das auf dem Konto war. Und das Krasse war, mehr als ein halbes Jahr, ich weiß gar nicht, wie lang es am Ende war, ich habe sie nach mehr als einem halben Jahr, habe ich sie noch gefragt, und da war es immer noch so, war das Konto immer auf dem gleichen Betrag. Also egal, wie viel sie abgehoben hat, das Konto blieb einfach immer derselbe Stand. Also frag mich nicht, wie das geht. Ja? Vielleicht bist du Banker und du sagst, oh meine Güte, was erzählt der hier? Frag mich nicht, wie das geht. Weißt du, Leute haben erlebt, dass sich Geldscheine vermehrt haben. Einmal haben Leute, die wirklich erlebt haben, dass übernatürlich Geldscheine zu ihnen gekommen sind, beziehungsweise die hatten einen bestimmten Geldbetrag und den brauchten sie für was, um was zu kaufen, hatten aber nicht das komplette Geld. Sie haben es gezählt und während sie es gezählt haben, hat sich's vermehrt, ja, und wurde immer mehr, wie bei Jesus, ne, mit den Broten und den Fischen. Und dann haben sie sich überlegt, ja, wir sind ja manchmal ganz schlau, und haben sich überlegt, ja, Moment mal, was ist das jetzt, Falschgeld oder was ist das jetzt? Ich meine, die EZB gibt bestimmte Banknotennummern raus. Also gibt es jetzt diese Banknotennummern oder was ist das jetzt? Und da haben sie angefangen zu überlegen. Und dann haben sie gedacht, jetzt wollen wir doch mal gucken. Und dann sind sie zur Bank gegangen. Und dann haben sie diese Banknoten, die einfach sich vermehrt hatten, haben sie dem Banker gegeben und haben gesagt, gucken Sie mal nach, ob Sie diese Banknoten auf Ihrer Liste haben. Weil du kannst ja diese Nummern kannst du ja gucken, ob die einfach auf der Liste sind. So können die ja checken, ob das echtes oder nicht echtes ist. Und dann hat er die Banknoten genommen, hat gecheckt und kam zurück und sagte, die gibt's nicht. Dann haben sie gesagt, schauen Sie nochmal nach. Dann ist der Banker hingegangen, hat nochmal nachgeschaut und hat gesagt, oh, jetzt sind die Nummern gerade erschienen. Gerade erschienen. Ich weiß nicht. Weißt du, ich habe aufgehört zu versuchen, mit meinem Verstand zu verstehen, was Gott tut. Und ihr Lieben, das ist was sehr hilfreich ist für uns als Deutsche. Wenn wir es lernen, unseren Verstand unterzuordnen unter Gott. Vielleicht sagst du, wow, das ist mir alles zu happy. Das ist, also jetzt hört es auf, wenn sich noch Geld vermehrt am Ende. Verstehst du? Weißt du, ich habe gelernt, bei all dem, was ich persönlich erlebt habe in meinem Leben, ich habe jetzt noch nie direkt erlebt, dass sich Geldscheine in meiner Hand vermehrt haben, das habe ich persönlich noch nicht erlebt. Aber weißt du, bei all dem, was ich in meinem Leben schon erlebt habe, was Gott in meinem Leben getan hat, weiß ich definitiv, dass er alles kann. Und dass es nichts gibt, was er nicht kann. Und wenn er bei anderen das so machen möchte, dann macht er es halt bei anderen so. Sind wir doch mal ein bisschen tolerant, oder? Ja, wie weit geht deine Toleranz? Okay, was darf Jesus tun? 5 Brote und 2 Fische in Tausende von Broten und Fischen verwandeln? Darf er das? Oder darf er vielleicht sogar Wasser in Wein verwandeln? Für manche Leute vielleicht geradezu ein Affront. Warum ausgerechnet Wasser in Wein? Ich meine Wein, Alkohol. Die Leute damals in der Bibel, die haben 7 Tage Hochzeit gefeiert. Und wenn der Wein aus war, hieß es, dass schon einige ziemlich betrunken waren. Das kannst du nachlesen in der Bibel, weil als Jesus das Wasser in Wein verwandelt hat, haben nachher die Speisemeister gesagt zum Bräutigam, warum hast du den besten Wein bis zum Schluss aufbewahrt? Am Schluss sind die Leute betrunken, da merken sie gar nicht mehr so genau, was sie trinken. Also warum hast du den besten Wein bis zum Schluss aufbewahrt? Jetzt am Ende der Hochzeit waren die alle betrunken und trotzdem hat Jesus Wasser in Wein verwandelt. Könnte es sein, dass er vielleicht ein bisschen unreligiös ist, als wir manchmal denken? Halleluja. Aber eins kann ich dir sagen, er ist definitiv übernatürlich. Er ist der Wunderrat. Amen. Er ist der Wunderwirker. Und die Menschen damals, vor 2000 Jahren, sind ihm nachgefolgt, weil er so übernatürliche Dinge getan hat. Weil er Wunder getan hat. Er hat selber gesagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Amen. So viele Menschen in unserem Land, in Deutschland, sagen heutzutage, sie glauben nicht mehr an Gott. Ich sag dir was, hätten sie Gott nur einmal erlebt in ihrem Leben, würden sie an ihn glauben. Warum? Weil er ist real. pass gut auf. Ich habe vorher gesagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, sagt die Bibel. Jetzt wissen wir ja aber alle, Jesus ging ans Kreuz, er starb am Kreuz für unsere Sünde, stellvertretend für unsere Sünde und ging ins Totenreich. Am dritten Tag ist er auferstanden aus den Toten, um uns vor dem Vater für das neue Leben zu qualifizieren, ja, um uns das neue Leben zu ermöglichen in ihm. Dann ist er in den Himmel aufgefahren, ja, deswegen feiern wir Himmelfahrt, ja, in den Himmel aufgefahren. Und dann hat er an Pfingsten, das haben wir jetzt noch nicht so lange her gefeiert, an Pfingsten seinen Geist ausgegossen. Und er hat, bevor er seinen Geist ausgegossen hat, beziehungsweise bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, ich werde zu euch kommen. Und dann hat er ihnen sie gelehrt vom Heiligen Geist. Mit anderen Worten, er hat gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann kommt nicht nur einfach irgendein Fluidum auf euch oder irgendeine Kraft auf euch, sondern wenn der Heilige Geist kommt, dann komme ich selber. Dann komme ich selber in euch hinein. Jesus, das macht die Bibel deutlich, Jesus möchte in jedem einzelnen Menschen persönlich leben. Weil er lebt, er ist auferstanden. Amen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Aber er hat seinen Geist ausgegossen und durch seinen Geist möchte er in jedem einzelnen Leben leben. In jedem einzelnen von uns. Und das ist nicht so, dass er schon von Natur aus oder von Geburt an automatisch in uns lebt. Ist auch nicht unbedingt so, dadurch, dass du christlich erzogen bist, lebt schon der Heilige Geist in dir. Nein, Jesus oder der Apostel Johannes besser gesagt hat über Jesus gesagt in Johannes 1, Vers 12, so viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, Jesus lebt im Geist, er ist heute hier und er wartet einfach drauf, wer nimmt ihn auf? Amen. Oder wer hat ihn aufgenommen? Wer nimmt ihn heute auf? So viele ihn aufnahmen, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Und was heißt es, die Macht, Kinder Gottes zu sein? Die Macht, Kinder Gottes zu sein oder als Kinder Gottes zu leben. Was heißt es? Es heißt nichts anderes, als dass Jesus als geistliche Persönlichkeit in deinem Leben Wohnung nimmt und jetzt durch dich zu wirken beginnt. Amen. Und wenn du heute Jesus erleben möchtest, der ja derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, also vor 2000 Jahren der gleiche wie heute und in alle Ewigkeit, wenn du Jesus heute erleben möchtest, wo kannst du ihn dann erleben? Wie kannst du ihn dann erleben? Du kannst ihn erleben durch alle diejenigen, die ihn aufgenommen haben. Ganz einfach. Und du kannst ihn selber aufnehmen und damit brauchst du gar niemand anders mehr, sondern du kannst ihn selber erleben. Amen. Weil er ist dasselbe. Und er ist der Wunderrat. Er ist der Wunderwirker. Weißt du, warum haben die Jünger nach Pfingsten, als der Geist ausgegossen wurde, warum haben die Jünger von diesem Tag an, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, plötzlich die gleichen Dinge getan, die Jesus zuvor getan hatte? Als Jesus noch auf der Erde war, war er derjenige, der hat die Kranken geheilt. Ich habe es gerade vorgelesen, der hat die Gebundenen befreit, der hat die Dinge vermehrt und übernatürliche Dinge getan. Da war er derjenige. Aber jetzt waren plötzlich Petrus, Johannes, Jakobus, auch die Diakone, Philippus und Stephanus und so weiter. Die Bibel sagt, sie haben gewaltige Wunder getan. Amen. Sie haben sogar Tote auferweckt. Jesus hat ja auch Tote auferweckt. Sie haben Gelähmte geheilt. Sie haben natürlich auch kleinere Sachen geheilt, wie Fieber zum Beispiel. Hat Jesus auch gemacht. Ja? Es ist egal, wie klein eine Sache ist. Vielleicht denkst du, ja, so ein großes Wunder brauche ich gar nur so ein kleines. Weißt du, Gott will auch die kleinen Wunder tun. Was für dich wichtig ist, ist auch für ihn wichtig. Amen. Und diese Jünger haben die gleichen Dinge getan, die er getan hat. Und der Apostel Johannes sagt etwas Gewaltiges, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Apostel Johannes sagt etwas Gewaltiges in seinem ersten Brief, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 17. Da sagt er, so wie Jesus ist, so sind jetzt wir in dieser Welt. Schwierig zu glauben, hä? Aber er sagt, Amen. 2. Korinther 5, Vers 18 heißt es, oder Vers 20 heißt es, so sind wir nun Gesandte an seiner Stelle. Also der Wunderwirker ist nicht hinter den Bergen bei den sieben Zwergen irgendwo zu verorten. Amen. Sondern der Wunderwirker lebt in jedem Einzelnen, der ihn aufgenommen hat. Der Jesus Christus aufgenommen hat. Amen. Halleluja. Wenn du ihn noch nicht aufgenommen hast, werde ich dir heute die Gelegenheit geben, ihn aufzunehmen. Und du wirst dadurch die Macht bekommen, ein Kind Gottes zu sein. Weißt du, auch wenn ich vielleicht der Hauptprediger bei Glory Life bin, aber ich bin nicht der Einzige, durch den gewaltige Wunder und Heilungen und machtvolle Taten passieren. Bei weitem nicht. Sondern in unserer Gemeindefamilie wird jeder trainiert, jeder aktiviert, dieselben Dinge zu tun wie Jesus. Einfach wie Jesus. Weil Jesus hat gesagt, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Johannes 14, 12. Das heißt, ganz viele Dinge passieren nicht durch mich, sondern sie passieren durch jeden Einzelnen. Ich bin nichts Besonderes, verstehst du? Ich habe von Gott das Vorrecht bekommen, diese Sache zu leiten, Glory Life als Kirche zu leiten momentan. Irgendwann mal gehe ich auch weiter. Ja. Aber das ist halt momentan meine Aufgabe. Aber weißt du, der Wunderwirker, der in mir lebt, ist nicht weniger als der Wunderwirker, der zum Beispiel im Daniel lebt. Amen. Oder in meiner Frau lebt, oder in Marcel lebt, oder in der Marina, oder eure anderen Namen kenne ich jetzt nicht. Aber wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Herzen, dann lebt derselbe Wunderwirker in dir. Jesus lebt in dir. Also das hat die Kirche teilweise wirklich aus dem Auge verloren in den letzten 2000 Jahren. Also als der Geist Gottes an Pfingsten ausgegossen wurde, das war ja die Geburtsstunde der Gemeinde. Ja? Man nennt es den Geburtstag der Kirche Jesu Christi. Ja? Pfingsten, ja? Wenn du jetzt an Pfingsten der Kirche warst, dann ist dir das vielleicht gesagt worden. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche Jesu Christi. Damals wurde die Kirche geboren. Aber was für eine Kirche wurde geboren? Weißt du, die Kirche, die damals geboren wurde, war der schlimmste Albtraum des Teufels. Warum? Weil der Teufel dachte, als er Jesus ans Kreuz gebracht hatte, dachte er, jetzt hat er diesen Sohn Gottes, der das Reich Gottes so machtvoll ausbreitet auf dieser Erde, Wunder wirkt, wo immer er hinkommt, Zeichen tut, machtvolle Taten tut, wo immer er hinkommt. Der Teufel dachte, jetzt hat er den erledigt, jetzt ist der weg. Und weißt du, wäre Jesus einfach nur von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren, dann hätte der Teufel gar nicht so ein großes Problem gehabt. Aber weißt du, wo er wirklich ein Problem gekriegt hat? Als der Heilige Geist an Pfingsten in 120, dann in 3000, schlussendlich in Tausende und bis heute in Millionen von Kindern Gottes hineingekommen ist, in denen allen derselbe Geist lebt wie der Geist von Jesus. Plötzlich war nicht nur ein Wunderwirker, mit dem es der Teufel zu tun hatte, sondern plötzlich waren es Hunderte, Tausende. Also das muss ein Trauma, also wenn jemand Traumatherapie braucht, dann ist es der Teufel. Das muss ein Trauma für ihn gewesen sein, weil das hat er nicht kommen sehen. Weißt du, der Teufel hat nur begrenzte Sicht. Das hat er nicht kommen sehen. Er dachte, jetzt ist der Sohn ist weg, der Wunderwirker, dieser eine, der mir so Ärger gemacht hat, ist weg. Und was ist passiert? Er hat sich multipliziert. Jesus hat sich multipliziert. Ja, das ist ein klassischer Albtraum. Ja? Kennst du die Albträume? Weißt du, sehe ich irgendeine Kakerlake kommt auf dich zu, du dabst sie tot und dann werden aus der einen werden zwei. Und dann darfst du da wieder drauf und dann werden es noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist der Albtraum. Amen. Und das ist, was passiert ist, als die Gemeinde Jesu geboren wurde. Als die Kirche Jesu geboren wurde. Das Problem ist nur, dass teilweise die Kirche Jesu Christi insgesamt, jetzt ohne jetzt auf irgendeine Denomination oder Konfession das spezifisch zeigen zu wollen, aber insgesamt ist es dem Teufel gelungen, über die letzten 2000 Jahre immer wieder dieses Bewusstsein zu deckeln. Dieses Bewusstsein, wer wir tatsächlich sind in Christus. Dieses Bewusstsein, wer da tatsächlich in uns lebt. Dieses Bewusstsein, was wir eigentlich sind als Kirche Jesu Christi, als Leib Christi. Halleluja! Weißt du, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, in Lukas 10, 19, er hat gesagt, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Amen. Als Gott den Menschen schuf im Paradies, kannst du nachlesen, 1. Mose 1, 26 bis 28, da hat er ihm Autorität gegeben am Anfang. Er hat ihm Autorität gegeben, er hat ihm gesagt, du sollst herrschen über alles, was ich geschaffen habe. Psalm 8, Vers 4, kannst du es nochmal nachlesen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Ja? Und du hast ihn mit Herrlichkeit und Macht gekrönt. Alles, was du geschaffen hast, hast du unter seine Füße getan. Das heißt, Gott hat den Menschen ursprünglich wirklich für diese Herrschaft bestimmt. Aber durch den Sündenfall hat der Teufel die Herrschaft weggenommen, hat sie an sich gerissen und deswegen die Auswirkungen sehen wir bis heute. Aber Jesus Christus kam, um den Sündenfall zu erledigen. Amen. Um das Sündenproblem zu lösen. Um dem Teufel ein für alle Mal den Kopf zu zertreten. Amen. Und um durch seinen Geist in uns hineinzukommen mit derselben Autorität, mit derselben Vollmacht, mit derselben Macht, die Gott dem Menschen von Anfang an zugedacht hatte. Amen. Also Autorität über Umstände, Autorität über Materie, auch alles, was Gott geschaffen hat, weißt du? Also vielleicht haben sich manche daran gestoßen, wie ich vorher gebetet habe, als ich gebetet habe und gesagt habe, so, und im Namen Jesus, ich befehle jetzt diesen Bandscheiben, dass sie in die Ordnung Gottes kommen. Hast du vielleicht gedacht, wie kann der hier einfach befehlen? Ja, das Problem hatte Jesus übrigens auch schon, als er über diese Erde ging. Dann haben sie auch beschuldigt und gesagt, er tut ja so, wie wenn er Gott selber wäre. Verstehst du? Ja, genau so war Jesus. Der hat einfach gesprochen in diesem Bewusstsein seiner Einheit mit dem Vater. Weißt du, und wenn Jesus jetzt in dir lebt, weil du ihn aufgenommen hast, dann ist alles, was du brauchst, ist ein Bewusstsein deiner Einheit mit dem Vater. Und wenn du in dieses Bewusstsein hineinkommst, deiner Einheit mit dem Vater, dann kannst du die gleichen Dinge tun, die er getan hat. Amen. Und es wird zu einer Realität. Und dann entsteht eine Kirche, ein Leib Christi, egal, weißt du, ist völlig egal, aus welcher Konfession oder Denomination du bist, weißt du, Gott hat seine Kinder überall, in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, in den Freikirchen, Gott hat seine Kinder überall. Entscheidend ist, dass du aufstehst in diesem Bewusstsein, wer du bist in Jesus. Amen. Entscheidend ist, dass du erkennst, was Jesus für dich getan hat. Entscheidend ist, dass du für dich persönlich annimmst, weißt du, sein Erlösungswerk war nicht einfach nur in Anführungszeichen, das ist auch schon viel, aber war nicht nur, dass du Vergebung deiner Sünden haben kannst, sondern mit der Vergebung deiner Sünden bekommst du ein ganz neues Leben. 2. Korinther 5, 17 heißt es, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, er ist komplett neu, das Alte ist vergangen, heißt es weiter, siehe, Neues ist geworden. Wir werden komplett neu, wir bekommen eine neue Autorität, wir bekommen einen neuen Stand, wir bekommen eine neue Befähigung von Gott zu herrschen. Sag mal zu herrschen. Ja, das hören wir manchmal, weißt du, wenn wir irgendwie so manchmal so in bestimmter Weise geprägt sind, dann ist dieses Wort, oh, ich herrsche in Christus, das knarzt dann bei uns, weil wir denken, oh, wer bin ich? Ich will mich hier nicht groß machen. Nein, weißt du, diese Welt braucht Veränderung. Amen. Also diese Welt braucht Wunder. Wie viele von euch sind damit einverstanden, dass diese Welt Wunder braucht? Diese Welt braucht die Kraft Gottes. Und ich sag dir, es wäre viel zu wenig, wenn nur einer durch diese Welt ging, so wie damals mit Jesus hat es begonnen. Aber wenn er der Einzige wäre, der durch diese Welt geht, körperlich, der Wunder tut, dann würde der Not von Milliarden von Menschen nicht abgeholfen werden. Aber jetzt sind wir alle da. Und heute können wir damit beginnen, der Not von Menschen abzuhelfen. Heute können wir beginnen, als Kind Gottes aktiv zu werden. Wir können beginnen, als Kind Gottes zu leben. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. So steht's da. Ja? Also ein Kind Gottes zu sein, ist eine Macht. Damit auch eine Verantwortung. Ja? Also der in dir lebt, heilt die Kranken. Der in dir lebt, befreit die Gebundenen. Also ich bin von mir aus kein Wunderwirker oder irgendwas. Manchmal haben mich schon Leute gefragt und haben gesagt, ja, hast du schon auch als Kind schon heilende Kräfte gespürt oder irgendwas? Ich sage dir, 0,0. Gar nicht. Verstehst du? Überhaupt nicht. Sondern ich erinnere mich an den Tag, an dem Gott ganz klar zu meinem Herzen gesprochen hat, einfach diese biblische Wahrheit, einfach das, was in der Bibel steht. Er hat zu meinem Herzen gesprochen, hat gesagt, Georg, der die Kranken heilt, lebt in dir. Und das habe ich einfach geglaubt. Und du solltest es auch glauben. Wenn du Jesus aufgenommen hast, solltest du es glauben. Der, der die Kranken heilt, lebt in dir. Der, der die Kranken heilt, lebt in unserer Mitte. Der, der Wunder wirkt, lebt in unserer Mitte. Der, der jeder Not auf seine kreative, übernatürliche Weise begegnen will, lebt in uns. Halleluja. Wie von euch sind hier heute Nachmittag und du möchtest wirklich Jesus eine Chance geben, in dein Leben einzuziehen und zu sagen, jawohl, ich möchte wirklich ihn aufnehmen in meinem Herzen, weil ich möchte ein Kind Gottes sein, wirklich ein Kind Gottes, nicht Religion, nicht Kirchenmitgliedschaft oder irgendwas, sondern ein Kind Gottes sein. Wer ist da? Ja, super, super, ihr alle. Okay, pass auf, also mit jedem, der das jetzt möchte, möchte ich gerade jetzt an dieser Stelle ein Gebet beten und mit diesem Gebet kannst du persönlich Jesus einladen, in dein Herz zu kommen. Und weißt du, die Bibel sagt auch, wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Das heißt, er wird in dir einziehen, wenn du ihn aufnimmst. Amen. Wenn du ihm die Erlaubnis gibst. Das heißt, er wird es tun, tatsächlich. Und dein Leben wird sich verwandeln, von innen nach außen, weil dann nämlich Jesus in dir lebt. Und er ist der Wunderwirker. Ja? Und er ist der Heiler. Und er ist der, der Rat weiß, wenn sonst keiner mehr Rat weiß. Und er kommt in dich hinein. Deswegen einfach alle, die ihr jetzt gerade eure Hand gehoben habt, können wir es vielleicht so machen, dass einfach, es war eine ganze Reihe. Einfach alle, die ihre Hand gehoben haben, die sagen, jawohl, Pastor Georg, ich möchte gern, dass du da mit mir und für mich betest. Steht ihr einfach mal gerade auf, wo ihr seid, weil ich möchte gern einfach für euch beten. Okay? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt wollen wir einfach Folgendes machen. Wir wollen jetzt gemeinsam unsere Augen schließen. Auch ihr, die jetzt sitzt, ihr könnt sie gern mit unterstützen. Als erstes möchte ich einfach euch ein Gebet vorsprechen. Und ich würde euch einfach bitten, mir das laut nachzusprechen. Weil die Bibel sagt, Apostel Paulus, Römer 10, er sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet werden. Das heißt, das Bekenntnis unseres Mundes ist wichtig. Ich werde also jetzt nicht nur für dich beten, sondern mit dir beten als erstes. Das heißt, ich bete dir ein Gebet laut vor und du sprichst es mir einfach laut nach. Und mit diesem Gebet nimmst du Jesus in deinem Herzen auf. Ja, du machst dich einfach damit eins in deinem Herzen. Sprich mir einfach nach und sag, Vater im Himmel, ich komme heute zu dir, weil ich dein Kind sein möchte. Durch den Sündenfall war ich getrennt von dir. Und ich bekenne, ich war ein Sünder. Ich habe dir nicht vertraut. Ich habe ohne dich gelebt. Aber ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, der wegen meiner Sünde am Kreuz gestorben ist und der wieder auferstanden ist aus den Toten, um mich richtig zu stellen, zur Gerechtigkeit Gottes zu machen. Und Herr Jesus Christus, heute empfange ich dich als den Herrn und Erlöser meines Lebens. Ich nehme dich auf in meinem Herzen. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Danke, dass dein Blut für mich vergossen wurde. Und danke, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, damit jeder, der dich aufnimmt, dich empfangen kann. Und so nehme ich dich jetzt auf, Herr Jesus, in meinem Herzen. Und ich danke dir, dass ich gemäß deinem Wort dadurch zu einem Kind Gottes werde. Amen. Amen. Und jetzt möchte ich einfach ganz kurz, bleibt einfach ganz kurz stehen und ihr anderen, ihr könnt einfach eure Hände zu ihnen ausstrecken und mit für sie beten. Ich möchte einfach ganz kurz die Hände auflegen und ich spreche euch zu in dem Namen Jesus. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist sein Kind. durch die Kraft der Erlösung von Jesus, empfange das neue Leben. Empfange seine Liebe. Empfange jetzt die Erneuerung des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Empfange das neue Leben. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du eins wirst jetzt mit jedem Einzelnen in diesem Raum, Herr. Jeder Einzelne, der dieses Gebet gebeten hat, Herr. Danke, Herr, dass du eins wirst, Herr. Mit ihnen, gerade jetzt. In Jesu Namen. Ja. Du vereinigst dich, Herr, mit unserem Geist, Herr. Und wie Paulus gesagt hat, nichts und niemand kann uns mehr trennen von deiner Liebe. Nichts und niemand kann uns mehr trennen von deiner Liebe. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. Halleluja. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. Oh, nichts und niemand kann dich mehr trennen. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Sein Geist ist hier. Seine Kraft ist hier. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Sein Geist ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So viele, so viele. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Sei gesegnet in Jesu Namen. Sei gesegnet. Halleluja. Seid gesegnet in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Die Bibel sagt, dass in dem Moment, wo wir Jesus als unseren persönlichen Herrn in unserem Leben aufnehmen und er uns die Macht gibt, ein Kind Gottes zu sein, ist unser Name im Buch des Lebens aufgeschrieben im Himmel. Unser Name ist aufgeschrieben. Und da wird er nicht mehr vergessen. Da wird er nicht mehr vergessen. Halleluja. Er liebt dich. Er liebt dich so sehr. Danke, Jesus. Segne sie. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wem habe ich noch nicht die Hände aufgelegt? Hier hinten? Danke, Jesus. So schön. Jesus heißt euch einfach herzlich willkommen in seinem Reich. So gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, es ist tatsächlich so, mit dem, was wir bekennen, entscheiden wir über unsere ewige Zukunft. Danke, Jesus. Und du hast mit deinem Herzen geglaubt und mit deinem Mund bekannt, dass Jesus dein Herr ist. Und damit hast du ewiges Leben. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken. Wem habe ich noch nicht die Hände aufgelegt, der jetzt gerade aufgestanden war? Halleluja. Okay. Ah, ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sei gesegnet in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sind auch noch einige? Ja, danke, Jesus. Pass auf. Danke, ja. Sei gesegnet in Jesu Namen. In Jesu Namen. Pass auf, wir hätten für jeden, der einfach jetzt sich gemeldet hat und wirklich diese Entscheidung getroffen hat, haben wir auch ein kleines Geschenk vorbereitet, das wir euch einfach noch gern schenken möchten. Könnt ihr vielleicht einfach noch mal kurz noch mal alle aufstehen, die jetzt gerade standen? Einfach noch mal ganz kurz aufstehen, weil dann können die Silvia und die Mitarbeiter können euch das einfach weitergeben, weil das Einfachste ist, wir geben es einfach hier weiter. Wichtig ist einfach, weil es sind so viele, wichtig ist einfach, dass du weitergehst mit ihm, dass du weiter mit ihm redest. Ja, Gebet heißt einfach reden mit Gott. Ja. Und das ist entscheidend, dass du einfach weiter mit ihm redest. Und solche Dinge stehen auch in diesem Heftchen drin, das wir euch da schenken wollen. Einfach was jetzt wichtig ist, um einfach diese Beziehung zu Jesus aufrechtzuerhalten. Verteilt es einfach an alle, die jetzt stehen. Einfach an alle, die jetzt stehen. Verteilt es einfach an sie. Ja. Okay, dann kannst du das mitnehmen. Und Und es ist wichtig, dass du auch Gemeinschaft hast mit anderen Christen. Das ist auch wichtig, ja? Dass du dich gegenseitig stärkst. Es ist wichtig, dass du in seinem Wort liest, in der Bibel liest, aber dass du dich auch mit anderen Christen zusammentust, die auch dem Wort Gottes glauben, die auch der Bibel glauben, die einfach auch der Kraft Gottes glauben. Und dann wirst du gestärkt in deinem Glauben. Und deswegen, einfach diese Dinge stehen einfach auf diesen Infobroschüren auch da drin. Wie gesagt, wir wollen dich nicht für irgendwas werben, sondern wir wollen dich schon für was werben, nämlich für diese persönliche Beziehung mit Jesus. Ja? Also nicht für irgendeine Mitgliedschaft oder was. Aber wichtig ist, dass du einfach weiter Gemeinschaft hast mit anderen Christen. Das ist ganz wichtig. Hat jeder das Geschenk bekommen jetzt? Da hinten stehen noch welche, die es noch nicht bekommen haben. Okay, gib's ihnen einfach noch weiter. Okay, gib mal Jesus noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für dein mächtiges Wirken. Ich möchte einladen, wenn ihr gerade jetzt aufgestanden seid, einfach auf einige von unseren, sind ja einige Mitarbeiter auch von uns da. Ihr könnt gern am Ende des Gottesdienstes auch noch auf sie zugehen. Wir werden auch am Ende des Gottesdienstes noch ein Heilungsteam hier vorne haben, wo wir auch noch persönlich Hände auflegen, wo du einfach die Gelegenheit haben wirst, noch weiter persönliche Heilung auch zu empfangen. Wir glauben Markus 16, wo es heißt, wenn sie den Kranken die Hände auflegen werden, dann werden sie gesund werden. Amen. Da wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es eigentlich, ich vergesse immer die Zeit im Gottesdienst. Die Zeit schreitet fort, ja. Und deswegen, aber die Möglichkeit ist, hinterher einfach auch vom Heilungsteam auch noch persönlich Gebet zu bekommen. Aber jetzt an der Stelle, wo wir jetzt alle gebetet haben, die Jesus noch nicht, oder die meisten wahrscheinlich, die Jesus noch nicht aufgenommen haben, haben ihn jetzt empfangen. Das heißt, er lebt in dir, der Wunderwirker lebt in dir. Und somit ist tatsächlich so, weißt du, du musst nicht erst 10 Jahre gläubig sein, um zu erleben, dass Gott durch dich zum Beispiel die Kranken heilt. Ja? Sondern du kannst sofort, wenn Jesus in dir lebt, kannst du sofort davon ausgehen, der die Kranken heilt, lebt in dir. Das heißt, gerade jetzt ist der die Kranken heilt, in dir. Okay? Wollen wir das mal ausprobieren? Jetzt ist es ganz still. Pass auf, ich mach's dir ganz einfach. Pass auf. Wir machen Folgendes. Wer ist hier und du hast gerade jetzt in deinem Körper, du brauchst ein Wunder noch in deinem Körper, vorher haben wir schon einige Wunder empfangen, aber du bist hier und du brauchst in deinem Körper noch ein Wunder und es ist so, dass, wir werden ja für alle nachher noch beten, aber jetzt an der Stelle möchte ich einfach spezifisch für diejenigen beten, wo du ein Wunder brauchst und du sagst, okay, wenn ich mein Wunder empfangen habe, dann kann ich das sofort sagen, dass ich das empfangen habe. Also entweder du hast Schmerzen und danach hast du nicht mehr, oder du hast eine Bewegungseinschränkung, danach hast du nicht mehr, oder du hast jetzt Taubheit in deinen Ohren, danach hast du nicht mehr, oder du hast eine Sehschwäche und danach hast du nicht mehr. Wer von euch glaubt Gott für ein Wunder, gerade jetzt, wo du sagst, ja, ich habe etwas und ich möchte ohne das wieder weggehen und ich kann sofort sagen, wenn es weg ist. Okay, steht ihr einfach mal auf. Halleluja. Einfach Du brauchst ein Wunder, du kannst sofort sagen, wenn das Wunder passiert ist. Ja, zum Beispiel schwerhörige Ohren, taube Ohren, blinde Augen, Lahmheit in den Beinen oder was auch immer es ist. Ja, okay, gut. So, und jetzt machen wir Folgendes. Diejenigen, die jetzt noch auf ihren Plätzen sitzen, ich frage euch, seid ihr ein Kind Gottes? Okay. Wer lebt in euch? Jesus. Okay. Was tut Jesus? Heilen und Wunder tun. Amen. Ja, sehr gut. Halleluja. Ihr habt aufgepasst. Okay, also mit anderen Worten, der Wunder tut und der heilt, lebt in euch. Amen. Seid ihr einverstanden? Gut. Jetzt pass auf. Einfach jeder, der jetzt noch sitzt. Ich möchte einfach, dass ihr auf jemanden zugeht, der jetzt steht. Und bevor ihr jetzt aufspringt und euch jemand sucht, möchte ich einfach, dass die anderen, die jetzt stehen, noch zusätzlich ihre Hand heben, sodass diejenigen, die jetzt aufstehen, gleich das auch sehen, dass du jemand brauchst. Und ich möchte jetzt erstmal, dass du gar nichts tust. Es wird ganz einfach sein. Ich werde dich ganz genau anleiten, wie wir das machen. Das heißt also erstmal noch gar nichts tun, sondern nur auf die Person, die jetzt steht, zugehen, dich zu ihr hinstellen, so zum Beispiel, ja. Und wenn du dann bei ihr stehst, dann kannst du die Hand runternehmen, weil dann wissen wir, okay, die Person hat jemanden, der bei ihr steht. Also alle, die jetzt stehen, hebt nochmal eure Hand und ihr anderen, schaut euch um, wo jemand seine Hand gehoben hat und gebt auf die Person, geht auf eine von diesen Personen zu. Ganz schnell, genau, okay. Wenn möglich, vielleicht nicht Ehepartner oder so, sondern jemand anderes, das ist besser in dem Fall, okay. Weil dann sonst manchmal spielen seelische Dinge sehr stark eine Rolle. Okay. Halt einfach die Hand so lang ausgestreckt, bis jemand bei dir steht. Wenn jemand bei dir steht, dann nimm die Hand wieder runter, okay? Wenn jemand bei dir ist, nimm die Hand wieder runter. Hier ist noch jemand, der eine Hand gehoben hat. Guck mal da, sie braucht noch jemand? Genau, sie braucht noch jemand? Okay, hier ist auch noch jemand? Schau mal, hier ist noch jemand, braucht noch jemand? Okay, wer hat seine Hand noch gehoben? Wer braucht noch jemand? Hat jeder, der seine Hand gehoben hat, jetzt jemand? Da ist noch jemand, du hebst noch, hier hat noch jemand seine Hand? Hier die Damen. Okay. So. Okay. Ich sehe jetzt keine Hände mehr. Das heißt, jeder hat jemanden, der bei ihm oder ihr steht. Okay? Jetzt machen wir Folgendes. Derjenige, der jetzt bei dir steht, in dem lebt Jesus, genauso wie in dir, der du ein Wunder brauchst. Aber durch den, in dem Jesus jetzt lebt, der bei dir steht, wirst du jetzt dein Wunder empfangen. Und wir werden es gemeinsam beten. Und wir werden Folgendes machen. Als erstes. Mach immer nur genau das, was ich sage, nicht mehr und nicht weniger. Also als erstes, frag einfach die Person, wo brauchst du genau das Wunder? Was ist das, wo du jetzt die sofortige Veränderung brauchst? Und dann soll die Person es dir sagen. Okay, noch nichts machen, einfach nur fragen, wo brauchst du ein Wunder? Es geht ganz schnell. Auch nicht die ganze Krankengeschichte erzählen oder so, sondern einfach kurz und knackig, wo brauchst du ein Wunder? Ja? Also zum Beispiel, ich brauche eine neue Bandscheibe oder ich brauche ein neues Fußgewölbe oder meine Ohren müssen geöffnet werden oder meine Sehfähigkeit muss verbessert werden oder was auch immer es ist, wo auch immer das Problem ist. Okay, gut, jetzt weiß jeder Bescheid, wo der andere ein Wunder braucht. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt frag einfach mal die Person, darf ich meine Hand auf die Stelle legen, die es betrifft? Wenn es eine Stelle ist, wo man lieber seine Hand nicht drauf legt, dann frag sie einfach, ob du deine Hand auf ihren Kopf legen darfst. Ja? Aber wenn es eine Stelle ist, wo man einfach kurz die Hand drauflegen kann, dann frag sie einfach, darf ich meine Hand da drauflegen? Und dann legst du einfach deine Hand auf die Stelle. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir beten zusammen. Wenn du in neuen Sprachen beten kannst, ja, so wie die Bibel sagt, einfach wer in Sprachen betet, der baut sich selbst, dann darfst du jetzt einfach beginnen, in neuen Sprachen zu beten. Ansonsten bete einfach innerlich richtig auf Jesus aus. Ich bete von vorne in Sprachen und dann werde ich beginnen, von vorne zu beten, ein Gebet zu sprechen, wo ich die heilende Kraft Gottes durch jeden Einzelnen hier freisetze. Und dann werde ich dir sagen, wenn du anfängst, zu diesem Problem zu sprechen. Ja, Jesus hat gesagt, wie passieren Wunder? Er hat gesagt, wenn ihr nur Glaube habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer und es wird euch geschehen. Ja, von Jesus heißt es nie, dass er gebetet hat um Heilung von den Leuten, sondern es heißt immer, er heilte die Kranken. Ja, das heißt, er sprach zu den Dingen, er sagte so, Bein kommt in die Ordnung Gottes. Ja? Er sagte, Bandscheibe kommt in die Ordnung Gottes. Ein neues Trommelfell bildet sich in Jesu Namen. Das heißt, ich möchte, auch wenn es vielleicht für dich erstmal ungewohnt ist, ich möchte, dass ihr wirklich in Befehlsform sprecht. Ja? Wie man zum Berg spricht, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer. Ja? Weil Jesus hat es uns vorgemacht und wir gehen wirklich genau nach seinem Vorbild. Er hat nicht gebetet, er hat nie und schon gar nicht so Bittel- und Bettelgebete, oh Herr, wenn es dein Wille ist, dann kannst du vielleicht was tun oder sowas. Keine solchen Gebete, ja. Das ist der pure Unglaube. Sondern sprecht wirklich zu den Bergen, okay? Ich werde es euch vormachen, ich werde beginnen zu den Bergen zu sprechen und dann macht ihr es einfach nach und zwar konkret für die Situation, die jetzt bei euch der Fall ist, ja, also bei der Person, okay? Also, jetzt beginnen wir einfach gemeinsam unseren Geist aufzubauen, uns auf Jesus auszurichten. Wer in Sprachen beten kann, betet in Sprachen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Herr, das verkündigt wurde. Und wir danken dir, Herr, dass so wie damals vor 2000 Jahren das Wort der Jünger bestätigt wurde durch die mitfolgenden Zeichen und Wunder. So danke ich dir, Herr, dass du heute Morgen diesen Menschen begegnest, Herr, die ein Wunder brauchen in ihrem Körper, Herr. Und in dem Namen Jesus nehmen wir jetzt Autorität über jeden Geist der Krankheit in diesem Raum. Wir nehmen Autorität über jede Körperzelle. Wir nehmen Autorität über jedes Körperteil und wir befehlen es, in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen allem, was nicht in die Körper hineingehört, jetzt sich aufzulösen und zu verschwinden. Und wir befehlen alles, was in Existenz kommen muss, damit einfach dieser Körper normal funktioniert, dass es jetzt in Existenz kommt. Und jetzt kannst du sprechen und kannst sagen, und im Namen Jesus befehle ich dieser Bandscheibe, sich neu zu bilden in Jesu Namen. Ich befehle diesem Schultergelenk, in die Ordnung Gottes zu kommen. Ich befehle diesen Lungenflügeln, in die Ordnung Gottes zu kommen. Ich befehle diesen Ohren, sich zu öffnen in Jesu Namen. Du gibst jetzt den Befehl, okay? Du gibst jetzt den Befehl, was auch immer es ist, du gibst den Befehl in Jesu Namen und sprichst hinein. Sagst in Jesu Namen, Schmerzen raus aus diesem Körper. In Jesu Namen, Bewegungseinschränkung raus aus diesem Körper. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Gib den Befehl, sprich rein, sprich rein. Neue Knorpelsubstanz bildet sich in dem Namen Jesus. Sehnen, Nerven, Bänder kommen in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Hüftgelenke kommen in die Ordnung Gottes. Knie kommen in die Ordnung Gottes. Knorpelsubstanz bildet sich neu in Jesu Namen. Verkürzte Sehnen verlängern sich jetzt in dem Namen Jesus. Danke Vater, Fehlstellungen werden jetzt behoben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gib den Befehl, sprich zu dem Berg, setz die Schöpfungsordnung Gottes frei jetzt in dieser Situation. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Danke Jesus. Ja, ja, ja. Da ist es, da ist es, da ist es. Und dann, wenn du befohlen hast, wenn du den Befehl gegeben hast, dann ermutige die Person, etwas zu tun, was sie vorher nicht tun konnte. Oder teste es, teste die Hörfähigkeit. Halte zuerst das schlechte Ohr zu, dass sie den Vergleich hat, schnackel am guten Ohr, dann halte das gute Ohr zu und schnackel am schlechten Ohr und dann schau, ob es gleich ist und dann weißt du, das Ohr ist geöffnet. Also tu etwas, um zu testen, was passiert ist gerade jetzt. Okay? Aktivier die Heilung. Wenn sie vorher keine Kniebeugen machen konnten, dann lass sie Kniebeugen machen. Wenn sie vorher ihr Bein nicht heben konnte, lass sie ihr Bein heben. Wenn sie ihren Kopf nicht drehen konnte, lass sie ihren Kopf drehen. Wenn sie nicht rennen konnte, lass sie rennen. Wenn sie nicht Treppen laufen konnte, ich glaube, hier im Haus gibt es ein paar Treppen, da kannst du Treppen laufen und es testen. Okay? Also jetzt ist der Moment. Im Glauben. Ja, wir handeln im Glauben. Jesus hat es auch gemacht. Er hat zu dem Mann mit der verdorrten Hand gesagt, strecke deine Hand aus. Er hat gesagt, geh hin und empfang deine Heilung. Er hat sie etwas tun lassen. Er hat sie aktiviert. Und das tun wir jetzt auch. Also jetzt ist der Moment, wo du es aktivierst. Jetzt ist der Moment, wo du etwas tust, was vorher nicht ging. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du merkst, jetzt, da ist etwas passiert, es hat sich verändert, dann einfach gib Jesus die Ehre. Okay? Gib Jesus die Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine wunderwirkende Kraft hier im Raum, überall, Herr. Danke für deine mächtigen Wunder, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Okay, ihr testet es noch. Ihr dürft da noch ein zweites Mal reinsprechen. Das ist kein Problem, ihr dürft da ein zweites Mal reinsprechen. Aber jetzt möchte ich einfach mal sehen, wer, bei wem von euch, für die jetzt gebetet wurde, wo jetzt gesprochen wurde, bei wem von euch, du kannst sagen, hey, bei mir hat sich deutlich was verändert. Es ist deutlich anders geworden. Die Schmerzen sind weg oder die Bewegungseinschränkungen sind hier bei dir, da hinten. Schwing einfach mit der Hand, wenn dich das betrifft. Hier, da, wo noch, einfach da auch, Halle, da drüben auch. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für all das, was schon passiert ist. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, super. Halleluja. Halleluja. Ihr dürft noch ein zweites Mal reinsprechen, wenn es vielleicht beim ersten Mal noch nicht gleich sichtbar geworden ist. Sprich noch ein zweites Mal rein. Manche Sachen entwickeln sich auch erst im Lauf der Stunden und Tage. Das gibt's auch. Das ist kein Problem, wenn du nicht sofort 100%ige Besserung hast. Dann heißt es nicht, dass Gott nicht gewirkt hat und dass er dich nicht geheilt hat. Das kann sich immer noch manifestieren. Aber ich möchte jetzt einfach alle diejenigen, die einfach gerade jetzt merken oder gemerkt haben, dass etwas in ihrem Körper jetzt anders ist. Du hast die Schmerzen nicht mehr, du hast die Bewegungseinschränkung nicht mehr, du hast die Schwerhörigkeit nicht mehr oder die Seheinschränkung oder was auch immer. Wenn du etwas erlebt hast jetzt, was Gott getan hat, komm einfach ganz schnell hier vorne und erzähl einfach ganz schnell, was passiert ist. Kommt einfach ganz schnell nach vorne, wenn bei euch was passiert ist und erzählt, was passiert ist. Genau, kommt einfach nach vorne. Einfach, ihr könnt alle nach vorne kommen bei denen, was passiert ist. Und ich werde dann einen nach dem anderen ganz kurz erzählen lassen, was passiert ist. Weil die Sache ist die, wenn wir Zeugnis geben von dem, was passiert ist, dann wird das, was passiert ist, versiegelt. Halleluja, herzlich willkommen. Super. Halleluja, herzlich willkommen. Einfach alle die, bei denen jetzt was sich verändert hat, kommt einfach nach vorne. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Halleluja. Genau, stellt euch einfach so in der Reihe am besten auf. Halleluja. Okay, geben wir mal Jesus die Ehre für alle die, die gerade jetzt hier Zeugnis geben. Halleluja. Okay. Und jetzt hört gut zu, was Gott alles getan hat. Einfach, wir wollen Jesus die Ehre geben. Und ich weiß, in dem Moment, wo ihr Zeugnis gebt, sagt die Bibel, Offenbarung 19,10, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, mit jedem Zeugnis, das wir geben, wird die Kraft Gottes wieder freigesetzt, sodass auch andere wieder empfangen können von diesem Zeugnis, von dieser selben Kraft. Und die Wunder multiplizieren sich. Okay? Jetzt möchte ich einfach dich fragen, was ist bei dir passiert? Ich habe einen offenen Rücken gehabt und eine Skoliose. Und gerade hat sich mein Rippenbuckel irgendwie zurückgebildet. Wow, Moment mal. Erzähl nochmal genau. Du hast eine Skoliose und einen offenen Rücken und da war ein Rückenbuckel. Ja. Und was ist jetzt passiert? Ich finde, er ist flacher jetzt hinten, wenn man drauf. Der Buckel ist flacher geworden. Das ist deine Mama. Okay, ja, du weißt es, wie es ist. Fass mal drüber. Schlimmer. Das war vorher viel schlimmer. Ja. Ja, es war schlimmer. Okay, das heißt jetzt, der Buckel ist zurückgegangen. Halleluja, das ist ein kreatives Wunder. Amen, ist euch das klar? Skoliose und offener Rücken und der Buckel ist zurückgegangen. Das hattest du von Geburt an? Okay, und du hast es auch immer getestet oder gesehen? Ja, die ist auch operiert worden, die Larissa, mehrmals, siebenmal. Okay. Siebenmal operiert, wow. Und Jesus hat dich berührt. Halleluja, und wir glauben, dass er das gute Werk, das er begonnen hat, dass er es zu Ende führt. Halleluja. Amen. Lasst uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. So gut. Herzlichen Glückwunsch. Seid gesegnet. Du warst die Nächste. Was hast du zu berichten? Komm einfach hier rüber am besten. Genau, darfst dich ruhig hinsetzen, wenn du magst. Ne? Halleluja. Ich hatte seit gestern, konnte ich nichts mehr anfassen, weil ich in den Gelenke und Daumen so starke Schmerzen hatte. Okay. Das war Arthrose oder was war? Weiß ich nicht. Aber so starke Schmerzen, du konntest gar nichts anfassen, dann hattest du schon Schmerzen. Jawohl. Okay. Und jetzt? Und jetzt ist, ich kann es wieder alles drehen, es tut nicht weh. Ah, du konntest es auch nicht mehr drehen? Nee. Okay. Schaut mal her, was passiert ist. Schaut mal her. Genau, vielleicht könnt ihr ein bisschen auf die Seite laufen, dann können die Leute ein bisschen besser sehen. Wenn ihr ein bisschen darüber lauft, das wäre vielleicht besser, dann können die Leute es sehen. Okay, oder wenn er hinsetzen möchte auch. Oder komm mal hier rüber, dann können die Leute besser sehen. Also, wie war das? Du konntest die Hände nicht bewegen? Nee. Und jetzt geht's wieder. Jawohl. Und du hattest Schmerzen? Ja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Ihre Hände waren unbeweglich und schmerzhaft und jetzt sind sie beweglich und ohne Schmerzen. Halleluja. Schau mal, das ist passiert. Ich weiß nicht, wer jetzt dir gedient hat. Kanntest du die Person? Nein. Kanntest du gar nicht? Eine kannte ich, die andere nicht. Okay, schau, einfach. Frauen oder Männer? Zwei Frauen. Also, zwei Töchter Gottes, in denen Jesus lebt und durch sie hat Jesus sie geheilt. Ist das nicht wunderbar? Amen. Da brauchst du nicht irgendeinen großen Heilungsevangelisten oder was, sondern durch die Söhne und Töchter passiert es. Amen. Jesus die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also, ich bin links taub gewesen. Gewesen? Ja. Du hattest ein Hörgerät? Ich habe ein Hörgerät drin. Also, ich habe es vorhin rausgemacht. Der Samuel hat da geschnipst. Ich habe es wieder gehört. Wow. Habt ihr das gehört? Sie sagt es einfach so nüchtern. Rechts ist komplett weg und links höre ich nur noch ganz, ganz leise. Wow. Das heißt, du hattest Tinnitus auf deinem rechten Ohr? Beide Ohren, genau. Und da rechts ist es ganz weg und links ist es ganz leise geworden. Und auf dem Ohr hast du vorher normal gehört, aber auf dem warst du praktisch taub. Okay, pass auf, jetzt machen wir den Test. Du hast ja gesagt, du hörst jetzt wieder auf diesem Ohr. Ja, genau. Wir machen einfach den Test. Gibst du mal das Hörgerät oder tust du da irgendwo rein in die Tasche? Nicht in ein Taschentuch stecken und nachher wegwerfen, obwohl du brauchst es ja wahrscheinlich nicht mehr. Insofern ist es auch egal. Okay, pass mal auf, tu zuerst mal das schlechte Ohr zu, halt es richtig zu, am besten mit dem Finger, so, weil dann hast du den Vergleich, das ist das gesunde Ohr. Okay, so, und jetzt? Was ist es? Du hörst es, schon gleich gut wie auf dem anderen oder ist es noch ein bisschen schwächer? Okay, das heißt, Gott hat begonnen, dein Ohr zu öffnen, das heißt, es ist deutlich besser geworden. Dann spreche ich jetzt noch ein zweites Mal rein und sage jetzt, Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, dass du dieses Ohr bereits geöffnet hast. Es war komplett taub, gell? Habt ihr es gehört? Es war komplett taub, aber sie kann wieder hören. Halleluja, das ist schon ein gewaltiges Wunder. Geben wir Jesus die Ehre. Amen, komplett taub. Wie lang warst du denn komplett taub? 39 Jahre. 39 Jahre, wow. Das ist schon eine biblische Zeit. Ja. Ach, wow. Und jetzt kannst du wieder hören. Halleluja. Es kommt, genau. Und in Jesu Namen befehle ich diesem Ohr jetzt, dass es vollkommen normal hört, in Jesu Namen sich vollständig öffnet, gemäß der Schöpfungsordnung Gottes, in Jesu Namen. Jetzt. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir nochmal den Test. Haltet zuerst nochmal das Schlechte zu, das vorher schlecht war. Okay, das ist der Vergleich. Halt es zu. Was ist? Du hörst es gleich gut? Nee. Noch nicht ganz, aber ist es nochmal besser geworden jetzt? Ist nochmal klarer geworden? Ja, nochmal klarer geworden. Nochmal klarer geworden. Das heißt, Gott ist hier dabei, das Ohr immer weiter zu öffnen. Sie war komplett taub auf dem Ohr, aber es ist immer klarer geworden. Jetzt pass mal auf, wir machen mal den Test nochmal, wie beim Ohrenarzt, okay? Halt mal das gute Ohr ganz gut zu und ich tue mal das Mikro weg. Und du sprichst mir einfach nach, was ich sage, okay? Ist noch nicht so gut. Ja, wir testen das einfach, wie gut es ist. Du sprichst mir einfach nach, halt es zu und du sprichst mir nach, schau es mir nicht an, nicht von Lippen lesen, ja? So, sag einfach mal, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Jesus, du hast mich geheilt. Jesus, du hast mich geheilt. Halleluja. Für jemanden, der taub war auf diesem Ohr, ist es schon sehr gut. Amen. Halleluja. Danke Jesus. Amen. Danke Jesus. Halleluja. Hat dich gefunden. Heißt den Namen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Halleluja. Bei mir, ich habe Schmerzen im Fußgelenk und habe schon seit 18 Jahren Thrombose. Und die Thrombose, das ist jetzt statt schwerer Bein, ist leichter geworden. Wow, das heißt, du hattest vorher ein schweres Bein durch die Thrombose. Und jetzt ist leichter. Und kein Schmerz im Gelenk. Kein Schmerz mehr im Gelenk? Nein. Also das, sowohl das, was war das Problem mit dem Gelenk gewesen? Ja, ich wollte zum Doktor, hatte aber noch keinen Termin. Das scheint hier öfters der Fall zu sein. Ich weiß nicht, um was es lag. Aber jetzt sind die Schmerzen weg. Das fühlt sich leicht an. Ja. Amen. Und die Thrombose, da, diese Schwere im Bein ist auch weg. Ja, also das ist leichter. Ja. Ich meine, das Ding ist noch da, aber es ist leicht. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt mir ihm die Ehre. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Sei gesegnet. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Bei mir ist passiert, ich habe schlecht gesehen. Aha. Wie schlecht denn? Wie soll ich das sagen? Ich konnte Dioptrien? Zeitung nicht lesen. Zeitung. Aha. Ohne das Gerät. Ich habe zu Hause so ein Lesegerät von der Krankenkasse. Ja. Ne? Vielleicht kennen es manche. Und damit konnte ich gut lesen, aber ohne nicht. Ja. Und jetzt kann ich es ja noch nicht beweisen, weil ich das... Hast du noch nicht gemessen? Ja, weil ich keine Zeitung da habe. Ne? Ja, okay. Aber was hast du gemerkt? Was ist passiert? Es ist entschieden besser geworden nachdem. Ja. Und dann habe ich oben drauf noch ein Hörgerät. Ja. Das habe ich hier in Händen. Ja. Das habe ich nachdem herausgenommen. Ja. Und jetzt? Und ich höre ganz gut. Du hörst ganz gut. Halleluja. Amen. Halleluja. Wie viel Prozent warst du denn taub auf den Ohren? Haben die Ärzte das gesagt? Wie viel Prozent? In beide Ohren, das kann ich jetzt nicht so. Ja. Das kann ich nicht so, weil ich nicht weiß. Okay, aber du hörst gut. Ich höre gut. Das war auf beiden Ohren war das Problem. Beide Ohren, darum habe ich ja die beiden Geräte dabei. Okay, gib mir mal beide Geräte. Halleluja. Und sprich mir mal nach und sag danke, Jesus. Sprich mir einfach mal nach und sag danke, Jesus. Das habe ich noch nicht verstanden. Okay, gut. Pass auf, dann fangen wir mal hier an. Schau von mir weg, dass du mich ablässt. Sag danke, Jesus. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Okay, das heißt, dann ist es noch nicht ganz... Noch nicht ganz weg. Halleluja, sag nochmal danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt kommt es. Danke, Jesus. sondern auf. Ich lege nochmal meine Hände drauf, auf beide Ohren, weil du hast ja gemerkt, es hat sich was verändert. Waren die komplett taub vorher gewesen? Die Ohren? Nein, waren die? Nein, taub nicht. Aber sehr schlecht. Nicht gehört. Mhm. Also so normal, wenn man spricht, so normal, da muss man immer ein bisschen mitschätzen. Okay, aber das geht jetzt. Das geht jetzt. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. Aber vorbei ist es noch nicht. Ja, genau, es ist noch nicht ganz gut, aber es ist auf jeden Fall besser. Vater, ich danke dir, dass du das gute Werk angefangen hast. Und weißt du, so wie bei Jesus, der hat auch für den Blinden, als er das erste Mal gebetet hat, hat der Blinde gesagt, okay, ich sehe, wie Bäume die Menschen umhergehen, aber er hat noch nicht klar gesehen. Und Jesus hat ein zweites Mal die Hände aufgelegt und dann hat er klar gesehen. Und so bete ich jetzt für deine Ohren, dass sie vollends ganz aufgehen und dass du komplett klar hörst, in dem Namen Jesus. Amen. Jetzt. Halleluja. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Also, du hörst mich. Ja. Ja, pass mal auf. Sag mal danke, Jesus. Sag mal danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Also, es ist nochmal deutlich besser geworden. Ja. Amen. Halleluja, das ist genau. Danke, Jesus. Amen. Wir glauben ihm für komplette Ohröffnung. Herzlichen Glückwunsch. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe Rückenschmerzen gehabt. Ich konnte gar nicht sitzen. Ja. Und jetzt habe ich gerade gar keine Schmerzen. Aha. Weißt du, manchmal sagen Leute gerne, jetzt habe ich gerade gar keine Schmerzen mehr. Das heißt so viel wie, vielleicht kommt es ja wieder. Nein, das kommt nicht. Gut, habe ich dich ertappt, ja? Amen. Jesus hat dich geheilt, mit anderen Worten. Du hast keine Schmerzen mehr. Ich habe keine Schmerzen. Amen. Und dann stellen wir uns auch drauf, dass wir nicht mehr wiederkommen. Amen. Weil was Jesus tut, macht er komplett. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Also ich habe seit 2-3 Jahren, schläft mir der Oberschenkel ein, wenn ich stehe. Ich habe überhaupt Schmerzen im Stehen. Die Füße, die Knie, die eine Hüfte. Und ich stehe jetzt schon die ganze Zeit, das Bein ist nicht eingeschlafen. Wow. Ja. Und die Schmerzen sind auch deutlich besser. Das Knie tut mir noch ein bisschen weh. Das Knie tut mir ein bisschen weh. Aber wo sind die Schmerzen besser geworden? Hier in der Hüfte. In der Hüfte. Füße merke ich gar nichts. Also die ist weg. Und die Hüfte eigentlich auch. Nur das Knie spüre ich noch ein bisschen. Welches Knie merkst du noch? Das da. Ja. Okay, in Jesu Namen. Pass mal auf. Wir komprimieren jetzt die Salbung. Okay. Auf dein Knie. Mhm. Okay? In Jesu Namen. Jetzt. In Jesu Namen. Okay, beweg's nochmal. Gut. Jetzt ist gut. Ja. Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja, herzlichen Glückwunsch. Was ist bei dir passiert? Also ich habe vor 4,5 Jahren eine Diagnose gekriegt, dass zu wenig Dopamin im Kopf ist. Was ist das? Zu wenig Dopamin. Dopamin. Mhm. Und ich konnte auf einmal heute Morgen gar nicht richtig laufen. Und dann hat sie für mich gebetet und dann konnte ich auf einmal rennen. Jetzt kannst du wieder rennen? Ja. Du konntest gar nicht richtig laufen und jetzt kannst du wieder rennen. Nur zeig mal, wie du gelaufen bist, als du hierher kamst. So. Okay, und jetzt renn mal. Halleluja! Danke, Jesus! Ihr Lieben, Gott ist definitiv am Wirken hier in Wildflecken, ich sag's euch. Gott ist hier am Wirken. Erzähl mal, was ist bei dir passiert? Hallo, ich habe Tinnitus. Und die Frau hat für mich gebetet und dann bin ich raus, hab's getestet und es hat nicht mehr gepfiffen in den Ohren. Wow. Und also der Kopf ist auch viel klarer. Wow. Das ist immer noch gut, meine Luft ist immer noch gut. Stimmt, da hatte ich vorher für dich gebetet. Genau, für die Lunge. Das heißt, du kannst wieder frei durchatmen? Ja, und ich, Und der Tinnitus auf beiden Ohren war der? Beide Ohren. Und der ist jetzt weg? Ja. Halleluja, das ist ein Wunder, das ist ein starkes Wunder. Wer sich mit Tinnitus auskennt, das ist nicht so ganz ohne. Es hat nicht mehr gepfiffen, Halleluja. Danke. Amen. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Was ist bei dir passiert? Schmerzen im Knie. Ja. Sind weg. Was ist mit den Schmerzen im Knie? Sind weg. Die sind weg? Ja. Okay. Halleluja. An welchem Knie? Beiden. An beiden. Das heißt, du hattest auch wenn du ganz normal standst, hattest du Schmerzen? Ja. Und jetzt sind sie weg? Ja. Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Amen. Amen. Hast du auch ein Zeugnis noch? Okay. Komm her. Halleluja. Ja, ich hatte vorhin richtiges Sausen in den Ohren bekommen. Aha. Richtig heftig. War das Tinnitus oder war das so ein Rauschen vom Blutdruck her? Richtiges Pfeifen, also richtiger Tinnitus. Tinnitus, ja. Na, richtiges Pfeifen. Das hat sich stark reduziert, ist aber noch nicht ganz weg. Okay. Und die Knieschmerzen sind auch noch nicht ganz weg, aber sind auch reduziert worden. Okay, wie stark war denn der Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das stärkste ist vorher? 7. Okay, und wie stark ist er jetzt noch? 4. 4, okay. Das ist schon mal super. Auf beiden Knie war das? Nein, das linke jetzt. Nur das linke. Okay, dann gehe ich da einfach nochmal drauf. Dann sagen wir jetzt in dem Namen Jesus, geht dieser Schmerz jetzt von 4 vollends runter, 3, 2, 1, 0. In Jesu Namen. Jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Jetzt bewegst du mal. Wie ist es jetzt? Weg. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre. Amen. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Jesus. Amen. Komm, geben wir mal alle zusammen nochmal Jesus einen Applaus, weil ihm gehört alle Ehre für alles, was er hier tut. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Gott ist definitiv am Wirken hier in Wildflecken. Komm, streckt doch nochmal alle eure Hände aus. Streckt nochmal alle eure Hände aus. Und Vater, wir heißen wirklich dein Wirken willkommen. Wir heißen deinen Heiligen Geist willkommen hier in Wildflecken, Herr. Blase du durch alle Kirchen und durch alle Gemeinden. Blase du durch jedes Haus, durch jedes Leben. Blase du mit deinem Geist der Liebe, Herr. Danke, Herr, dass du dich offenbarst, Herr. Herr, wie es in Habakuk 2,14 heißt, die ganze Erde wird davon bedeckt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, Herr. So setzen wir frei, dass ganz Wildflecken, die ganze Rhön, die Herrlichkeit des Herrn erkennt, in Jesu Christi Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Dürft nochmal Platz nehmen. Ich möchte euch einfach gerade jetzt... War da noch ein Zeugnis, oder? Zeugnis? Ja. Ein Zeugnis, was ist passiert? Was hat sich verändert? Er hat, ist wieder aufgestanden, also mit Unterstützung, ja. Und ist auch ein paar Schritt, ja, mit Unterstützung gelaufen. Und das konnte er vorher nicht? Seit 6 Wochen nichts mehr. Seit 6 Wochen gar nichts mehr. Und jetzt konnte er wieder ein Stück laufen? Ja, daheim hat er auch so einen Gehwagen, ne? Aber den habe ich jetzt gar nichts mehr genommen durch den Herzinfarkt. Okay. Das ist so schwach. Das heißt, er ist auf jeden Fall jetzt stärker geworden? Ja. Ja. Es ist stabiler. Stabiler? Ja. Ja. Okay, Vater, wir danken dir, dass du auch da das gute Werk, das du begonnen hast, dass du es vollendest. In Jesu Namen, Herr, danke, dass immer mehr Stärke, Stärke, Stärke in seinen Körper kommt, dass die Bewegungsfähigkeit vollständig zurückkommt, Herr. In Jesu Namen, alle Folgen des Schlaganfalls, danke, dass du sie rückgängig machst durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Herr, dein Reich kommt, dein Wille geschieht wie im Himmel, so im Leben dieses Bruders, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich habe gehört, du hast Halleluja gesagt. Ja. Amen. Halleluja. So ist es. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr testet es einfach weiter. Ihr testet es einfach weiter. Jetzt, auch gerade jetzt im Anschluss könnt ihr es nochmal testen. Genau. Und mit jedes Mal wird es ein Stück besser. Amen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Okay. Jetzt an der Stelle möchte ich euch die Gelegenheit geben, wir wollen eine Sammlung einnehmen. Ich möchte die Gelegenheit geben, einfach hinein zu säen, auch in diesen Boden. Nicht, weil wir jetzt dein Geld brauchen oder so, oder weil es uns irgendwie ums Geld geht, sondern Gott hat mir mal vor einigen Jahren gesagt, er hat gesagt, wann immer die Herrlichkeit Gottes sich freisetzt in einer Versammlung, dann gibt den Menschen die Gelegenheit, da hinein zu säen. Weil das Wort Gottes sagt, wenn wir in einen guten Boden hineinsäen, dann werden wir von diesem Boden ernten, und zwar 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und in aller Freiheit, du kannst völlig frei sein, du musst nichts geben, wenn du sagst, ich glaube gar nicht, dass Gott hier wirkt, dann gib am besten nichts. Aber wenn du glaubst, dass Gott hier wirkt und dass Gott da ist, dann empfehle ich dir einfach nur, in diesen Boden hineinzugeben. Ich empfehle dir einfach zu säen in diesen Boden hinein. Oh, er will nochmal laufen. Halleluja. Danke, Jesus. Gut, dass er mutig ist. Halleluja. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Frag einfach den Heiligen Geist. Sag einfach, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich hineinsähe in diesen Boden? Halt, wartet noch mit dem Rumgehen, wartet noch, ich sag noch gerade was dazu. Weil ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass wir da auch wissen, was wir tun. Weil wie gesagt, wir betteln nicht um Geld oder wir machen auch nicht irgendeinen Aufruf, um irgendwelche Unkosten zu decken. Sondern es ist einfach eine Gelegenheit für dich zu säen in diesem Boden. Und du hast, wenn du geben willst, hast du zwei Möglichkeiten zu geben. Entweder du kannst in bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben. Oder aber du kannst eine Verpflichtungserklärung nutzen, die unter deinem Stuhl ist. Das kannst du ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause. Und da steht die Kontonummer drauf und dann kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Weil wir sind ein gemeinnütziger Verein, der vom Finanzamt überprüft wird, sodass wir wirklich auch das Geld so verwenden, wie es der Satzung des Vereins entspricht, nämlich zur Verkündigung des Evangeliums. Okay? In diesen Boden säst du hinein, du säst in diesen Boden des Wirkens Gottes hinein. Und wie gesagt, die Verheißungen Gottes sind, 30, 60, 100-fach werden wir ernten von einem guten Boden. Und wir haben schon viele, viele Zeugnisse bekommen, auch von Leuten, die auch finanziell wirklich Durchbrüche erlebt haben. Auch gerade, wenn sie Gott gehorsam waren im Säen und im Geben. Also, fühl dich völlig frei, das zu tun, was er dir zeigt. Jetzt kannst du die Verpflichtungserklärung ausfüllen, entweder oder kannst deinen Saatkorn bereit machen. Wir geben die Eimer durch, die Ordner geben die Eimer durch und du tust einfach, was du einfach empfindest, was für dich richtig ist. Okay? Halleluja. Und während ihr das durchgebt, ich hatte noch einen Eindruck gehabt, und zwar für eine Person, weil Gott tut auch Wunder im finanziellen Bereich, hatte einen Eindruck gehabt für eine Person, und da ist es tatsächlich so, dass du schon länger für einen Durchbruch betest in Bezug auf eine bestimmte Sache. Da gibt's einen Betrag, von dem du möchtest oder wo du drum betest, der dir auch zusteht, aber wo du drum betest, dass er ausgezahlt wird oder dass er kommt, ja. Und irgendwie brauchst du einen Durchbruch, dass dieser Betrag durchkommt. Das sind irgendwelche rechtlichen Dinge vielleicht auch oder was auch immer es ist. Auf jeden Fall, es braucht einen Durchbruch. Und du hast schon lange dafür gebetet und bisher ist es nicht passiert. Bisher ist dieser Durchbruch nicht passiert. Und du betest um diesen Durchbruch. Wen betrifft es? Ich möchte für dich beten, bei dir. Okay, steh einfach gerade auf. Halleluja. Vater, in Jesu Namen danke ich dir, Herr, dass du dich gerade jetzt gemäß diesem Wort, das du mir gegeben hast, zu ihren Gunsten bewegst, Herr. Und wie wir gehört haben heute, du bist der Wunderwirker, Herr, der Wunderrat. Du weißt, wie es zu tun ist, Herr. Und ich setze jetzt frei, dass dieser Betrag, einfach, wo sie gebetet hat, dass es durchkommt. Halleluja. Das ist ein größerer Betrag, ne? Ja, Halleluja. Kannst du kurz sagen, was es ist? Für die Zukunft. Den du gebetet hast, dass er durchkommt und du wartest drauf, dass es kommt und es ist bisher noch nicht passiert. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du dich zu ihren Gunsten jetzt bewegst und das durchkommt, Herr, was sie in ihrem Herzen hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Okay, ihr gebt einfach den Eimer weiter durch. Ich gebe euch so lange noch kurz ein paar Ansagen weiter. Ich habe es ja ganz am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt, wir haben ja hier in Wildflecken ein Glory House, wir nennen es Glory House, also ein Herrlichkeitshaus, ja, wo es immer wieder alle 14 Tage, an welchem Tag? Am Dienstagabend einen kleinen Herrlichkeitsgottesdienst gibt, so wie hier auch heute. Und zwar findet es statt in den Räumen der früheren Apotheke von Zins in Wildflecken, also nur ein paar hundert Meter hier entfernt. Diese Apothekenräume sind sozusagen dekoriert zu einem Versammlungsraum und da könnt ihr einfach dazukommen, immer 14-tägig. Die Infos liegen, glaube ich, am Büchertisch aus, auch für diese Glory House Treffen. Genau, also herzliche Einladung, immer Dienstagabends in Wildflecken, in der Sonnenstraße 9 ist es, ne? Richtig? Sonnenstraße 9, da geht die Sonne auf. Halleluja. Also, Sonnenstraße 9. Da könnt ihr hinkommen. Und dann haben wir noch ein paar Infos auch von Glory Life insgesamt. Unser Hauptzentrum ist ja in Filderstadt bei Stuttgart. Du bist herzlich eingeladen, natürlich immer Sonntag 10 Uhr bei uns im Gottesdienst zu sein. Aber wenn es dir zu weit ist zu fahren, das sind 2,5 Stunden etwa, manche kommen ja auch immer wieder sonntags live zum Gottesdienst. Aber wenn du zu weit weg wohnst, dann hast du die Möglichkeit, unseren Gottesdienst über Livestream zu schauen. Es wird eingeblendet, unser YouTube-Kanal, Livestream, sonntags 10.30 Uhr. Geh einfach auf unseren YouTube-Kanal und abonniere den YouTube-Kanal am besten. Und dann hast du da immer die Nachricht, wann wieder der neue Livestream ist. Also morgen 10.30 Uhr, herzliche Einladung beim Livestream dabei zu sein. Ja, außerdem kannst du uns folgen über Facebook, du kannst uns folgen über Instagram, sowohl Pastor Georg Karl als auch Glory Life Zentrum haben eigene Accounts, da findest du immer die aktuellen Infos und Daten. Zum Beispiel haben wir im Juli eine große Konferenz bei uns mit Catherine Ruanalla aus Australien, 19. bis 21. Juli. Herzliche Einladung. Auf unserer Homepage findest du die Info. Außerdem, eine Sache würde ich euch auch ganz besonders ans Herz legen. Wir haben eine Schule, die nennt sich Glory Life Schule. Das ist keine Grundschule, keine Hauptschule, kein Gymnasium oder sowas, sondern das ist eine Herrlichkeitslebensschule, wo wir wirklich Menschen neben ihrem Berufsleben 2 Stunden die Woche intensiv trainieren für dieses Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes, wie wir es heute aktiviert haben. In dieser Schule findet ganz viel Aktivierung statt, die gibt es auf Deutsch und auf Englisch, ganz viel Aktivierung, praktische Aktivierung, aber vor allen Dingen auch Lehre, wer wir sind in Christus. Und das kann ich dir wirklich empfehlen, um zu wachsen in diesem Herrlichkeitsleben. Wenn du dich bei dieser Schule anmeldest, dann hast du gleichzeitig auch unseren kompletten Download von Glory Life inbegriffen. Alle unsere Botschaften kannst du dann downloaden, Konferenzen, Seminare und so weiter. Und insbesondere diese Lehrstunden, die jede Woche, da haben wir auch Gastsprecher und so weiter, verschiedene Sprecher, einfach jede Woche 2 Stunden, kannst du über Livestream dabei sein. Du kannst live natürlich vor Ort dabei sein, über Livestream dabei sein. Und du kannst Video on Demand, also auch im Nachhinein die Botschaft hören. So ist es für jeden möglich, egal wo du wohnst, egal wann du es hören willst, egal wann du Zeit hast, ist es möglich, die Schule zu machen. Ja, wir haben momentan weit über 600 Glory Life Schüler im deutschsprachigen Raum. Und wenn du einer von denen sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich, wenn du dich jetzt anmeldest, heute haben wir den 8.6., ja, dann denke ich, klappt es im Juni noch. Normalerweise sind wir zum 1. des Monats, aber du kannst jetzt noch einsteigen, dann kannst du zum 1. Juni noch dabei sein. Also geh auf die Homepage schule.glorylife.net. Wer von euch ist denn schon in der Glory Life Schule? Darf ich mal sehen? Ja, schon einige. Aber natürlich noch viele, die noch die Möglichkeit haben. Also herzliche Einladung, sei dabei. Das ist eine Sache, um wirklich kontinuierlich dran zu bleiben und dein Leben im Geist zu entwickeln. Da kannst du richtig was Gutes lernen. Okay. Dann noch eine letzte Sache. Wenn du ein Wunder erlebt hast heute Nachmittag hier, manche Sachen haben wir ja schon gehört, aber auch dann, wenn wir sie schon gehört haben, bitte ich dich, einfach eine E-Mail zu schreiben an wunder@glorylife.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Einfach als Zeugnis, schreib einfach, was passiert ist, weil dann können wir wieder andere damit auch ermutigen. Wir lesen immer wieder Zeugnisse vor, anonym natürlich, ohne deinen Namen. Aber anonym wird es vorgelesen oder auch veröffentlicht gegebenenfalls, sodass einfach andere Leute dadurch auch ermutigt werden können. Nutzt die Gelegenheit, wunder@glorylife.de. Auch wenn du Dinge vielleicht, manche, habe ich ja schon gesagt, manche Sachen passieren sofort, wie diese wunderbaren Sachen, die wir hier alle gehört haben. Manche Sachen sind ein Prozess, wie wir gesehen haben, zum Beispiel bei dem Ohr geht es Schritt für Schritt auf. Manche Sachen sagst du vielleicht, ja, ich habe jetzt gar nichts gespürt, ich weiß gar nicht, hat Gott jetzt irgendwas gemacht? Aber du merkst, morgen wachst du auf und die Schmerzen sind weg oder die Bewegungseinschränkung ist weg. Sowas haben wir auch schon viel Male erlebt. Einmal habe ich für eine Frau gebetet, die war komplett blind auf einem Auge. Ich habe ihr die Hand aufgelegt. Sofort ist nichts passiert, scheinbar, im Sichtbaren. Sie ist nach Hause gegangen. 4 Wochen später kam sie wieder und sagt, nachdem du für mich gebetet hast, ist jeden Tag mein Auge einen Schritt weiter aufgegangen. Und nach 4 Wochen war sie komplett geheilt und ihr Auge war komplett offen. Halleluja. Also Gott kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen es machen. Deswegen schreib uns einfach dein Zeugnis, wenn du was erlebt hast, an wunder@glorylife.de. Okay, jetzt segnen wir noch die Sammlung und wenn wir die Sammlung gesegnet haben, machen wir noch etwas und zwar segnen wir Tücher und Kleidungsstücke. Warum machen wir das? Nicht, weil wir die nach Rumänien schicken wollen oder nach Albanien oder sonst wo, sondern weil Apostelgeschichte 19,11 sagt, dass sie die Tücher und Kleidungsstücke vom Paulus, die er berührt hatte, nahmen und sie legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund und Dämonen fuhren aus ihnen aus, sie wurden befreit und genau das glauben auch wir und haben wir schon oft erlebt. Und ich glaube, ich hatte vor dem Gottesdienst, das stimmt, da hatte ich noch einen Eindruck gehabt, dass jemand hier ist heute, ich weiß nicht, ob du noch im Gottesdienst bist, aber jemand ist definitiv hier gewesen heute und du hast jemand eigentlich mitnehmen wollen zu diesem Gottesdienst, damit die Person Heilung empfängt, aber es hat aus irgendwelchen Gründen ist verhindert worden, hat nicht geklappt. Ist da jemand, den das... Oh, das sind sogar... Oh, das sind einige. Okay, gut. Also dann sage ich einfach nur, hier ist der Korb mit den Kleidungsstücken und Tüchern. Tut ein Tuch da rein und ich bete für diese Tücher und nehme diese Tücher und legt sie auf die Kranken, die nicht hier sein konnten, okay? Wenn du selber kein Tuch hast, pass auf, wenn du selber kein Tuch hast, haben wir hier solche Tücher da drüben, da kannst du dir nachher am Büchertisch für 1 Euro so ein Tuch holen, wir tun die einfach alle rein in den Korb, tu sie einfach alle rein, wir segnen sie alle zusammen und dann kannst du dir am Büchertisch für 1 Euro, glaube ich, oder was, Unkostenbeitrag jedenfalls, kannst du dir eins holen und dann kannst du es auf die Kranken legen, okay? Gut. Ihr müsst jetzt noch nicht kaufen, sondern wartet einfach bis nachher. Wir segnen sie jetzt, ihr müsst jetzt nicht kaufen. Wir segnen die alle und du kannst dir nachher eins nehmen. Ja? Ihr müsst jetzt nichts kaufen, okay? Sondern wir segnen sie alle. Aber bevor wir die Tücher segnen, segnen wir noch die Sammlung. Streck einfach deine Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der dir gegeben hat, in dein Reich gegeben hat. Und Herr, gemäß deinem Wort, Herr, wird jeder einzelne Geber wieder umso mehr bekommen, weil du sagst, wer gibt, dem wird gegeben. Und zwar nicht einfach im Gleichen, sondern gedrückt, gerüttelt, geschüttelt und überfließend wird in unseren Schoß gegeben werden. Und dafür glauben wir dir von ganzem, ganzem Herzen. Wir glauben dir für deine wunderwirkende Kraft, Herr, auch auf den Finanzen der Söhne und Töchter Gottes, sodass sie in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Übrigens, der Volker, wenn ich dich gerade hier sehe, der Volker ist auch ein wandelndes Wunder. Ich weiß nicht, wie viele den Volker kennen. Er ist der Besitzer der Apotheke, wo das Glory House stattfindet. Und vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist es her? 3? 5. 5 schon. Wow, die Zeit vergeht. Hatte er Krebs, wirklich unheilbar, ne? Aus ärztlicher Sicht unheilbar Krebs. Und er kam zu uns in Gottesdienst nach Filderstadt im Rollstuhl, konnte nicht laufen. Und Gott hat ihn im Gottesdienst berührt. Ich bin mit ihm die ersten Schritte gelaufen. Kraft kam in seinen Körper und Gott hat ihn geheilt. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Amen. Halleluja. Schau. Ist der Hammer. Weißt du, das ist auch ein Zeichen. Das ist auch ein Zeichen für Wildflecken, wenn Gott den Apotheker von Wildflecken übernatürlich heilt. Halleluja. Amen. Wer kann es beurteilen? Halleluja. Preist den Herrn. Okay, bringt die Tücher her und dann segnen wir sie. Halleluja. Da ist ein Riesenkorb. Ha? Halleluja. Danke, Jesus. Streck, genau, kannst du noch reintun. Tu es ruhig noch rein. Wirf es einfach rein. Ihr könnt es dann hinterher holen. Und jetzt streckt einfach eure Hände aus zu den Tüchern. Genau. Jups. Streckt eure Hände aus zu den Tüchern. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Verheißung. Apostelgeschichte 19,11, Herr. Sie legten die Tücher, oder sie nahmen die Tücher von Paulus weg und sie legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund und Dämonen fuhren aus. Und Vater, so segne ich jetzt diese Tücher, diese Kleidungsstücke, alles, was hier in diesem Korb ist, Herr, auch jedes einzelne Tuch, das hier eingeschweißt ist und nachher mitgenommen wird, in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass deine heilende Kraft sich darin speichert und da, wo Leute nicht hierher kommen konnten, obwohl sie eigentlich hierher kommen sollten, danke ich dir, Herr, dass sie gesund werden, Herr. Aber ich danke dir auch, dass Leute, die vielleicht noch gar nichts gehört haben von der heilenden Kraft, dass sie durch so ein Tuch berührt werden, Herr, weil deine Kinder es zu ihnen bringen, Herr. Und weil sie mitglauben, dass die Kranken gesund werden, Herr. Und die Toten auferweckt werden, Herr. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit und Wunderwirksamkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt darfst du Folgendes tun. Es gibt ja in jedem Gottesdienst normalerweise einen Schlusssegen. Bei uns machen wir es immer so, weil wir glauben, dass Jesus in jedem Einzelnen von uns lebt, ja, egal welche Position du hast, geben wir einander den Segen weiter. Und wir machen es so, dreh dich einfach deinem Nachbarn zu oder jemand hinter dir und sag ihm einfach zu zweit zusammen und sagt euch gegenseitig, sprecht euch zu, du bist gesegnet mit Jesus, dem Wunderwirker. Er lebt in dir. Dieselbe Kraft, die in Jesus wirksam war, ist in deinem Leben wirksam. Und du gibst sie weiter. Du lässt sie fließen zu den Menschen um dich herum. Jeden Tag neu ist diese Kraft in dir und kommt aus dir hervor. Dein eigenes Leben wird immer mehr verwandelt und das Leben der Menschen um dich herum. Und das nicht nur heute, sondern auch morgen. Die ganze kommende Woche und bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. Amen. Halleluja, ihr Lieben, ihr seid gesegnet.